Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Heute auf meinem Grill für den Bundesvorstand den Inside X. Das ist Thorsten. Thorsten Wirth aus Frankfurt. Der möchte gerne Vorsitzender werden. Thorsten, erzähl doch mal bitte was über dich, über deine Person. Ja, ich bin Thorsten Wirth, 45 Jahre alt, bin seit 2006 Mitglied bei den Piraten, habe Landesverband Hessen mitgegründet, war auch schon in diversen Ämtern, ich war 2 Jahre Vorsitzender im Landesverband Hessen, habe dann gewechselt in den Bundesvorstand, war dort Beisitzer, wir haben uns Kraft unserer Geschäftsordnung dann den Posten des politischen Geschäftsführers vergeben an mich. Das war so ein bisschen so ein Grund, dass ich diesen Posten einfach mochte und ich wollte den nicht aufgeben. Dann wäre nämlich sonst hinten rüber gefallen. So seit 2010, da war dann so ein Loch, auch so ein bisschen mental, wo ich dann einfach mal gesagt habe, jetzt nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Oh, und 2011 habe ich dann weitergemacht hier mit Kommunalpolitik, hier in Frankfurt. Bin seit 2011 Fraktionsmitarbeiter bei den 11 Piraten Römer. Und ja, seither unterstütze ich hier, wo ich kann und mache Pressearbeit für den Kreisverband. Hab auch, ja, bei unserem Kommunalwahlprogramm mitgearbeitet und solche Sachen. Also, wenn es noch mehr zu meiner Person zu wissen gilt, was Hobbys und sonstige Sachen angeht, das weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört. Ich bin relativ politischer Mensch, arbeite auch in vielen NGOs mit, bin bei den Datenschützern hier im Rhein-Main-Gebiet, war früher beim AK Vorrat, bin eigentlich auch immer noch beim AK Vorrat. Früher war ich allerdings sehr aktiv, jetzt bin ich eher so, naja, am Rande. Man kriegt halt noch vieles mit und man wird halt eben auch noch in viele Gespräche mit eingezogen. Jo, das ist eigentlich im Großen und Ganzen mein Hintergrund. Super, Thorsten, du bewirbst dich nur als Vorsitzender, nicht wie das viele andere machen, auch noch als Stellvertreter, Beisitzender oder politischer Geschäftsführer. Hast du da einen speziellen Grund für? Ja, ich habe die Positionen gesehen, beziehungsweise ich habe auch die Kandidaten gesehen und die sich jetzt für unser exponiertestes Amt bewerben und habe mir gesagt, so wenn wir jetzt genau an der Stelle, an der wir jetzt stehen, mit dem Jahr, das wir hier hinter uns haben, jetzt jemanden bekommen, der uns irgendwelche Heilsversprechen macht, ich sag mal in Richtung 5%, tralala, dann glaube ich, geht der Zug nach hinten los. Ich will schon so ein bisschen auch die Richtung, dass die nicht aus dem Ruder läuft, also die Richtung der Piratenpartei mitbestimmen. Ich weiß, dass das natürlich in allen möglichen Ämtern geht und ich weiß auch, dass man das als Basispirat natürlich auch tun kann, aber ich glaube, die exponierte Stelle verschafft einem mehr Öffentlichkeit und verschafft einem natürlich auch mehr Gehör. Und deswegen habe ich mich für das Amt des Bundesvorsitzenden beworben und nicht des politischen Geschäftsführers oder Generalsekretärs oder stellvertretenden Vorsitzenden, sondern als Vorsitzenden. Das heißt also, wenn jetzt folgende hypothetische Situation eintritt, du bekommst sehr viel Zustimmung, aber ein anderer Kandidat bekommt ein ganz klein bisschen mehr Zustimmung bei der Wahl zum Vorsitzenden, dann würdest du demnach nicht sagen, ah, dann mache ich nochmal spontan, kandidiere ich nochmal als Stellvertreter, weil ihr vom Parteitag das offenbar mich doch ganz gern haben mögt. Das würde ich nicht tun, ey. Okay, also diesen Mensch entweder als Vorsitzenden oder als Basispiraten. Warum nicht? Du bist sehr lang schon dabei, den Piraten. Bist du Gründungsmitglied? Nein, ich bin kein Gründungsmitglied, aber ich bin quasi einen Tag nach der Gründung eingetreten. Das habe ich gestern noch auf Twitter gepostet oder vorgestern, als diese Nachricht bei Heise rauskam. Habe ich da sofort, war ich Feuer und Flamme. Also das war ein Tag nach der Gründung, kam eine Meldung bei Heise raus, dass sich da so ein paar Leute in der Seabase getroffen haben und so einen Verein aufgemacht haben, die sich Piraten nennt. Und das fand ich großartig. Ich fand auch den Artikel auch immer noch heute auch immer noch lesenswert. Okay, den können wir dann vielleicht ja im Protokollpad nachträglich verlinken, um uns mal ein bisschen in diese Gründungszeit da hineinzuversetzen. Jetzt warst du ja schon mal im Vorstand, hast ja auch gesagt, dass du da in Richtung politischer Geschäftsführung aktiv warst und so. Wie war denn deine Zeit im Bundesvorstand da so für dich persönlich? Also du bist ja auch immer Mensch, wenn du in so einem Gremium da unterwegs bist und nicht nur politisch tätig. Und warum willst du das jetzt, ja, gerade wo doch eine nicht wirklich unproblematische Zeit ist für die Piraten und auch für jeden, der sich da irgendwie vorn hinstellt, warum willst du denn das nochmal geben? Also ich habe sehr viel, wie soll ich sagen, Herzblut in den Laden gesteckt. Also hier ging irgendwann mal der Spruch rum, das ist die Thorsten-Wirth-Partei, also das war jetzt hier in Hessen bezogen, weil ich halt wirklich sehr viel gemacht habe, aber ich möchte es nicht kaputt gehen sehen. Zurzeit sehe ich hier bei mir einfach die Leute wegbrechen. Sehr viele, wirklich sehr engagierte Leute geben auf, also schmeißen hin. Und ich glaube, ich sehe so ein bisschen, woran es liegt. Und hoffe natürlich einfach auch mit dem Spirit vielleicht wieder andere Leute dazu zu bringen, sich wieder zu uns zu gesellen und an eine Idee zu glauben, das nach vorne zu bringen. Ja, ich hoffe, das habe ich damit beantwortet. Ja, absolut. Ich hatte fast so ein bisschen gehofft, dass du sowas sagst. Im Moment ist mir gerade mein Pad verloren gegangen. Ich improvisiere. Du hast vorhin was über die Stellung des politischen Geschäftsführers gesagt und gesagt, dass dir das viel Freude gemacht hat, in diese Richtung zu arbeiten. Jetzt gibt's ja bei den Piraten so ein bisschen unterschiedliche Meinungen über die Ausprägung dieses Amts. Und als Vorsitzender hättest du ja auf die Geschäftsordnung des Vorstandes schon, da hättest du schon ein deutliches Wort mitzureden. Wie stellst du dir den nächsten politischen Geschäftsführer vor, von der Ausrichtung eher nach außen, so ein bisschen katamäßig oder eher so nach innen wirkend und die politische Arbeit organisierend? Ja, nach außen ist auch immer nach innen, muss man dazu sagen. Ich denke, ich möchte mir nicht allzu sehr jetzt irgendeinen Wunsch politischen Geschäftsführer ausdenken, weil die Leute, die kommen, die haben alle ihre Vorteile und die muss man rausgraben. Also die haben alle ihre Talente und da muss man halt schauen, wer wird es und was kann er und dann da auch die Stärken zu fördern. Weil wenn ich mir jetzt was vorstelle, dann werde ich am Ende enttäuscht und es bringt ja auch nichts. Also so eine pragmatische Lösung, wie der Alios und die Katter das im Moment fahren, dass der Alios, der ja eigentlich irgendwie nach eigener Aussage lieber Polgf geworden wäre und die Katter, die mehr so nach außen repräsentieren möchte, dass die da quasi so eine Art Ämtertausch gemacht haben, das wäre für dich okay. Absolut. Ich meine, wie gesagt, das ist ja auch in dem ganzen Vorstand, muss man ja halt schauen, mit was für Leuten man zusammenkommt und wie man diese genau zusammenbekommt. Also wenn man da jetzt schon im Vorfeld das Verfahren absolut festzurrt und sagt, so wird es laufen, das ist meines Erachtens nach Blödsinn. Also, wie gesagt, die Leute, die haben ja unterschiedliche Talente, die bringen die mit rein und das muss man dann halt eben fördern, was kommt. Super, du hast eben gerade schon gesagt, Außenwirkung und Innenwirkung gehören zusammen. Ich habe da so ein Fragenpaar für dich. Fangen wir mal mit nach außen an. Im Moment machen wir ja als Partei, ich drück's mal vorsichtig aus, nicht so den allerbesten Eindruck, ne? Und bei der Wahl, also jedenfalls meiner Ansicht nach, haben wir unser Potenzial noch nicht im Ansatz ausgeschöpft, bestenfalls die Kernwählerschaft aktiviert. Was siehst du da als falsch gelaufen an und was würdest du als Vorsitzender tun, um das, was da falsch gelaufen ist, zukünftig anders zu gestalten? Also ich sehe halt, dass sehr viele Vorstände jetzt auch nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene relativ inaktiv sind. Also inaktiv in Form von, was politischen Output angeht. Und da müssen wir natürlich ganz, da müssen wir nachlegen. Also wir haben gute Ziele, die müssen wir letztendlich nur an die Öffentlichkeit bringen. Und ich glaube, da sind alle Ebenen gefragt, dass insbesondere natürlich der Bundesvorstand und auch natürlich der Vorsitzende beispielsweise auch. Wir müssen uns da besser in der Öffentlichkeit positionieren und weniger arrogant den Journalisten gegenüber auftreten, sondern vielleicht auch die Journalisten einfach mal da abholen, wo sie stehen. Da gibt es durchaus PR-Tricks, wo man wirklich mal auch zuhören sollte, den Leuten, die da Ahnung von haben. Und warum nicht da einfach wirklich mal das nehmen, was da ist? Wir wollen das System ja nehmen, wie es ist, und es durchaus von innen heraus mal ändern. Das geht nicht, indem wir sofort allen Leuten vor den Kopf sagen, oh, ihr seid ja alle doof, ihr seid hier die Presse, tralala. Also ich glaube, wenn wir da vielleicht auch einen anderen Duktus an den Tag legen, wenn wir beispielsweise auch unsere Pressearbeit vielleicht etwas an den ein oder anderen Schrauben drehen, glaube ich, kommt ein besseres Ergebnis raus als das, was wir bis jetzt hatten. Bis jetzt war das ja so, dass wir auch ganz viel durch den Umgang miteinander eine Art von Presse gemacht haben, die wir vielleicht alle nicht so mögen. Wir haben uns eigentlich, wenn man ehrlich ist, auf allen Ebenen gestritten. Ne? Vom Bufo runter bis zum Basispiraten, da gab es auf allen Ebenen was. Und das hat nach außen doch ein sehr unkultiviertes Echo gezeigt. Und das haben ja auch viele Leute gesagt, wenn man sie gefragt hat, ach, euch kann man nicht wählen, ihr streitet ja nur. Siehst du da Verbesserungsbedarf, Verbesserungsmöglichkeit und wenn ja, wie? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir es schaffen können, wenn wir beispielsweise auch wieder ein gemeinsames Ziel haben, also auf das wir hinarbeiten können, dass sich dann vielleicht auch diese ewigen Streitereien vielleicht etwas legen. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne nach innen wirken, weil ich viele Streitereien, da sehe ich halt eben wirklich Weltbilder aufeinander knallen. Und die Leute, die streiten, gar nicht mehr so sehr um die Sache, sondern sie streiten eigentlich nur, indem sie den anderen von ihrem Weltbild überzeugen wollen. Und das ist halt eben etwas, was ich auch wirklich auf den Listen sehe, was mich auch unheimlich nervt, wo die Leute durchaus mal sagen können, da gibt es jemanden anderen Sicht der Dinge und das respektiere ich jetzt einfach mal. Da brauche ich jetzt irgendwie gar nicht gegen opponieren, sondern ich nehme jetzt einfach mal den Menschen so, wie er ist und versuche wieder dieses Gespräch beispielsweise auf die Sache zu lenken. Und wenn wir das vorleben, dann wird das auch nach unten getragen. Das große Problem ist, wenn das natürlich oben gemacht wird, dann wird das natürlich auch nach unten weitergetragen, als Kultur sozusagen. Also Vorleben einer besseren Gesprächskultur, dadurch geht es auch durch die Partei. Wenn wir das nach außen tragen, dann wird es beispielsweise auch unten, also unten im Sinne von Gliederungsebenen, ja, wird das auch akzeptiert. Allerdings, wenn ich jetzt als Bundesvorstand schon sage, so, da lasse ich jetzt die Fetzen fliegen und hier prallen die Weltbilder aufeinander und wir akzeptieren die Weltbilder, die wir vertreten beispielsweise überhaupt nicht oder wir respektieren sie nicht, dann ist natürlich gleich schon wieder die Kacke am Dampfen. Okay, also sozusagen wahre Schönheit kommt von innen und ihr lebt das aus dem Vorstand heraus vor. Du bist ein Mensch, der so Gruppen zusammenkriegen kann, auch wenn sie kontrovers sind? Ich denke schon, ja. Also ich versuche halt immer wieder herauszuarbeiten, dass diese Kontroverse keinen negativen Impetus haben, sondern dass es letztendlich etwas ist, wovon wir leben und zehren können. Also etwas zu sehen und etwas zu erfahren über den anderen ist etwas Gutes. Es ist auch nicht notwendig, dass man immer einer Meinung sein muss. Das ist überhaupt nicht notwendig. Und auch zu sehen, dass jemand vielleicht einen ganz anderen Lebenshintergrund, auch einen ganz anderen Lebensentwurf hat und lebt und damit natürlich auch ein ganz anderes Weltbild verbindet, das muss nicht immer in Detaildiskussionen enden, wo es dann hinterher wirklich nur noch um Streit und auch um persönliche Ablehnung geht. Solchen Sachen, also das, ich erlebe das natürlich hier in Hessen, haben wir auch so eine Liste, wo es wirklich letztendlich mit einer kleinen Sachdiskussion anfängt und dann hinterher liegen die Leute sich in den Haaren, weil einer den anderen irgendwie nicht mehr toll findet. Das sind einfach Probleme, weil die Leute ihre Gesprächskultur nicht im Griff haben, wo man eben auch sagen muss, woher kriegen sie das denn? Das kriegen sie natürlich auch direkt von oben vorgelebt, von oben im Sinne von Bundesvorstand. Die Mailingliste, über die du gerade gesprochen hast, ist das die, die man gerne mit PPH abkürzt? Ja, genau. Da habe ich eine Zuschauerfrage. Nehmen wir ja, hier. Die Beschreibung deines Twitter-Accounts enthält folgende Formulierung. Und für meine Freunde auf der PPH gerne auch Arschloch. Und die Frage ist, was soll das bedeuten? Und vielleicht noch spannender, was möchtest du damit erreichen, dass du sowas da ins Twitter-Profil schreibst? Ja, das hatte da natürlich einen Hintergrund. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Landesparteitag und da ist unser jetziger Vorstandsvorsitzender im Landesverband etwas ausfällig geworden, als er letztendlich seine Abschlussrede gehalten hat gegenüber einem relativ engagierten Piraten, wie ich fand. Und das, ich fand auch nicht, dass er da die richtigen Worte gesagt hat. Und da war natürlich hier Zoff angesagt in Hessen. Und wie das so ist, ging dann natürlich auch gleich irgendwie so die Idee rum, wir wollen aber trotzdem hier etwas bewerkstelligen und wir wollen trotzdem, dass wir einen Vorstand auf die Beine kriegen, der etwas politisch nach außen wirkt. Und dann ging gleich die Idee rum, lass uns doch einen Bezirksverband gründen. Wenn wir einen Bezirksverband, das ist, muss man halt in Hessen wissen, das Rhein-Main-Gebiet, da wohnen 90% aller Hessen. Ja, und wenn wir jetzt einen Bezirksverband gründen würden, der Südhessen umfasst, dann hätten wir natürlich einen gigantisch großen Bezirksverband, aber da könnten wir dann halt eben versuchen, eben etwas auf die Beine zu stellen, was so als Alternative zu unserem Landesvorstand ging. Und diese Idee habe ich dann einfach mal in die PPH-Liste getragen und da ich wusste, dass so eine Idee natürlich gleich, sagen wir mal, Wellen schlagen wird, habe ich das auf Twitter letztendlich angekündigt mit mal eine Nuss der PPH zum Fraß vorwerfen. Das war natürlich dann auch schon gleich sozusagen der Aufreger, dass ich das so formuliert habe. Aber letztendlich, die PPH ist etwas, wo du machen kannst, was du willst. Da kannst du Piep sagen und dann wird sich darüber aufgeregt. Und das ist dann halt eben so ein Ding, was manche Leute wirklich sehr, sehr negativ aufgefasst haben und unter anderem mich Arschloch genannt haben. Na, da kann man ja manchmal sich fast geehrt fühlen, ne? Ja, da habe ich dann einfach auch das aufgenommen, weil wir heißen ja auch Piraten, weil uns die Verwertungsindustrie als Datenpiraten bezeichnet hat. Und also, wenn mich jemand Arschloch nennt, dann nehme ich das doch auf und dann so für euch gerne auch Arschloch. Da ist diese Frage aber befriedigend geklärt, das finde ich gut. Ja. Was ich mich frage, kriegen wir so ein Verhaltensmuster in den Griff durch Vorleben? Oder muss man da vielleicht am Anfang vor allem, bis sich da mal was auf ein vernünftiges Maß eingeschwungen hat, möglicherweise ein bisschen stärker gegensteuern? Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden hast. Doch, ich glaube schon. Du meinst, dass diese Art von Verhaltensmuster nicht dem entspricht, dass ich ein positives Bild vorlebe, oder was? Nein, ich meine damit, dass wenn du heute etwas, also die Landesliste Hessen ist ja jetzt da vielleicht ein bisschen krass, aber jetzt auch nicht der Ausnahmefall. Und da gibt's ja viele Leute, die sagen, da müsste man eigentlich mal ein bisschen moderieren. Und dann gibt's andere Leute, die sagen, oh, böse Zensur und da wird die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten und das ist ja vollkommen unpiratig. In diesem Spektrum, da hast du bestimmt eine Meinung. Ja, natürlich. Also wir hatten das ja auch auf der Wir müssen reden jetzt in Kerpen, wo wir uns zusammengehockt hatten und über unsere Kultur geredet haben. Und ich finde schon, dass wir ein Angebot machen müssen. Ein Angebot, wohlgemerkt, darüber, dass wir eben zu diesen Listen, die sich ja oftmals als troll oder kaputt getrollt sind, eben auch eine moderierte Liste nebenan stellen, wo man sagt, ich kann jetzt aussuchen, ob ich dahin gehe oder dahin gehe. Für die Leute, für die das Argument immer noch, dass sie dann zensiert werden oder tralala, das würde ich ganz gerne vorschlagen, dass die Leute sagen, wir können wählen. Und manchmal finde ich jetzt beispielsweise es gut, wenn Listen nicht kaputt getrollt werden. Wir haben auch solche Listen übrigens in Hessen, die nicht kaputt getrollt sind, auf denen wir auch gut diskutieren können. Super, also ja. Also was erhoffen, ne? Da dürfen ja jetzt nur ein paar Fragen nicht wirklich fehlen. Du hast vorhin schon gesagt, Vorstand ist hochpolitisches Amt, Verwaltungsvorstand oder politischer Vorstand. Ich habe irgendwie aus dem, was du so hingeschrieben hast als deine politische Agenda im Wiki, habe ich irgendwie so den Eindruck mitgenommen, das ist ein Kerni. Wenn du dich politisch äußerst, wie gehst du dann damit um? Also es gibt ja auch Drogenpolitik, gibt BGE und diese Dinge, die jetzt auch irgendwie zur DNA der Piraten gehören, ohne aber zu diesen Kernthemen zu gehören. Wie würdest du dich da in dem Feld schlagen und wie würdest du dich da sehen? Also ich erstmal finde ich diese Unterteilung schlecht, weil ich glaube, Kernthemen und zusätzliche Themen, das schließt sich überhaupt nicht aus. Wir haben ja beispielsweise Drogenpolitik oder so etwas, das sehe ich als durchaus als Bestandteil einer Gesellschaft, in der sich jeder verwirklichen kann. Das sehe ich als Gesellschaft, das sehe ich als Teil dessen an, was unser Kern ist. Also von daher würde ich das gar nicht ausschließen. Auch die Teile beispielsweise, die jetzt beispielsweise unsere Kernthemen gar nicht tangieren. Wenn jetzt beispielsweise bei uns in der Piratenpartei die Leute meinen, dass BGE ein ganz wichtiges Thema ist, dann finde ich das interessant. Dann beobachte ich das auch. Und dann, ich war zum Beispiel ganz am Anfang auch, also wirklich so ein bisschen BGE-Gegner. Und mittlerweile habe ich mir sehr viel dazu angehört und gelesen und mich auch schlau gemacht und finde die Idee schon, also sie reift in meinem Kopf. Und das finde ich halt eben auch interessant, weil ich habe das Salz der Erde nicht gefressen. Und ich gehe auch nicht sofort ablehnend mit irgendetwas um, was ich jetzt nicht sofort auf Anhieb verstehe oder wo ich jetzt auch Anhieb erstmal vielleicht eine ablehnende Meinung zu habe, sondern vielleicht habe ich etwas mehr Skeptik der einen Sache gegenüber. Aber mein Gott, wie gesagt, ich vertraue da auch schon ein bisschen, dass wir im Großen und Ganzen auch ein bisschen experimentierfreudig sein sollten. Das ist gut, weil das gleichzeitig so eine Frage nach dem BGE, die mir nahegelegt wurde, mitbeantwortet. Also du würdest auch für so Positionen ein offenes Herz haben, die jetzt nicht so deine politischen Kerninteressen berühren. Und du würdest die dann auch, wenn du sie vielleicht jetzt persönlich nicht so wahnsinnig dem Boller fändest, nach außen hin, also zum Beispiel in irgendeiner Talkshow oder sowas, deutlich und akzentuiert vertreten. Also wichtig ist, dass ich mich als Vorsitzender, wenn ich dieses Amt haben sollte, mich natürlich mit diesen Sachen auseinandersetze. Dass ich dort auch verstehe, worum es geht und mit möglichst vielen Leuten rede. Und ich finde es dann wichtig, mir auch anzuhören, wenn beispielsweise ein Thema jetzt in der Piratenpartei drin ist, was ich selbst persönlich vielleicht nicht so als mein Herzthema sehe, dass ich dann vielleicht das aufschnappe und das wahrnehme, was Leute sagen, die dafür brennen. Und letztendlich, wie gesagt, bin ich nicht Vertreter von InsideX, wenn ich jetzt beispielsweise Bundesvorstandsvorsitzender bin, sondern ich bin Vertreter von ganz vielen Piraten. Und das muss ich mir dann halt wirklich ins Bewusstsein rufen. Das heißt, ich muss mich dann halt zurücknehmen. Und das finde ich auch okay. Das ist ja letztendlich der Job. Das ist ja schon die perfekte Überleitung, wenn du sagst, da höre ich mal bei denen nach, die da wirklich für brennen. Du kannst ja eigentlich auch als Vorstand nicht der Fachmann für alles sein. Außerdem ist das viel zu viel Arbeit. Und da gab es ja ein Konzept, nennt sich Themenbeauftragte. Und um diese Themenbeauftragten gab es ja in letzter Zeit so ein bisschen eine kleine Kontroverse, weil nicht so wirklich richtig zweifelsfrei klar ist, was die genau machen sollen. Und dann waren die Themenbeauftragten vielleicht ein bisschen anderer Meinung wie der Bundesvorstand oder so. Und da steht ja nun eine Entscheidung an. Da muss ein Konzept gemacht werden. Das werden schon die Themenbeauftragten wollen. Da gibt es übrigens auch einen Antrag für den X008 für Bremen. Wie stehst du denn so zu diesem Themenkomplex Themenbeauftragte? Was sollen die machen? Wie sollen die legitimiert sein? Außenwirkung, Dauer und solche Sachen. Also Themenbeauftragte finde ich erstmal sehr gut. Ich muss dazu sagen, wir müssen auch lernen, innerhalb der Piratenpartei Leuten zu vertrauen, die vielleicht irgendwie so ein Thema haben, was sie besonders gut beherrschen. Das große Problem ist natürlich immer, dass unheimlich viel, weil jetzt gerade auch in der Piratenpartei, die Dinge evangelisiert werden. Das heißt, es wird dann immer gleich eine Religion rausgemacht. Ich fände es natürlich gut, wenn wir gute Leute haben, dass wir denen auch den Raum schaffen, dass sie das ausdrücken können, was sie in den AGs erarbeiten. Ich würde es sehr gut finden, wenn die AGs beispielsweise eine, ja, ich möchte nicht unbedingt eine Satzung, ich bin kein Satzungsnazi, das ist das große Problem. Ich möchte eigentlich so wenig Satzung haben, wie es gerade geht, aber manchmal ist das Verfahren einfach notwendig, dass man eben sich selbst Regeln gibt. Also ich möchte, dass die AGs beispielsweise einen Sprecher benennen, sich demokratisch wählen und dass der diese AGs dann vertritt. Aber dazu müsste halt eben eine Regel aufgestellt werden, wie groß muss dann diese AG sein, was muss sie vorher geleistet haben und so weiter und so fort. Das Ganze ist echt nicht leicht, um da wirklich ein System reinzubauen, was dann am Ende auch gut funktioniert. Aber das zu erarbeiten, das wird dann halt eben die Arbeit sein, die unser Vorstand zu leisten hat. Ich sag's mal so, wir hatten es schon 2009, 2010, dass wir uns mit diesen AGs auseinandergesetzt haben, mit diesen Arbeitsgruppen, dass man sagt, aus diesem Umfeld heraus, wenn sich dort Leute herausbilden, die besonders, meinetwegen, sprachbegabt sind oder auch besonders engagiert sind, und das im Sinne auch der anderen AG-Mitglieder, dann sollte dann durchaus ein Sprecher gewählt werden und der sollte dann von uns einen Status bekommen, wo er meinetwegen auch Zuschüsse bekommt für seine Reisetätigkeit, wo er dann beispielsweise auch nach außen wirken kann, weil das haben, ich meine, es ist ja auch ganz normal, wir müssen nach außen wirken und wir können nicht für alles Fachmann sein und wie du eben auch schon sagtest, wir brauchen, glaube ich, dort Leute, die uns thementechnisch gut vertreten. Super, jetzt würde ich gerne noch ein ganz kleines Quiz mit dir machen und dann mal zu den Fragen im Pad übergehen, die sich da inzwischen vielfarbig angesammelt haben. Das heißt, eine sehr aktive... Oh, wir haben 82 Leute im Channel. Super, der Bundesvorstandssitzung ist offenbar vorbei. Herzlich willkommen hier allen. Ich weise darauf hin, der Hubutze, der sitzt hier nicht zum Spaß auf dem Podium, der sendet das gerade ins Nebelhornradio. Bei der Gelegenheit, hallo da draußen an den Geräten. Und das wird nachher von ihm zusammengeschnitten, was er da gesendet hat. Und eben, das gibt's dann im Krähennest oder so. Ja, sodass alles hier nachgehört werden kann, die letzte halbe Stunde meines interessanten Gesprächs mit dem Thorsten Wirth, Inside X aus Frankfurt, der für den Vorsitz kandidiert. Sorry, nur mal kurz diese Abholer. Und jetzt meine Frage. Du wirst gewählt und jetzt bist du natürlich als Sprachrohr der Piraten da sofort Presse interessiert. Was war der Antrag in Neumarkt, den du besonders herausragend fandest, was wir da erreicht haben? Und du hast jetzt 30 Sekunden Sendezeit im ZDF, über diesen Antrag was zu sagen. Ich war gar nicht in Neumarkt, das muss ich dazu sagen. Nimm einen Parteitag deiner Wahl. Oje. Da müsste ich jetzt passen. Da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Na, da hoffe ich, dass wir in Bremen irgendwas haben zu dem Thema. Klopfen wir mal ab, was in Bremen passieren könnte. Da haben wir ja drei Themen, die die Piraten bewegen. Das sieht man auch direkt hier an dem Pad. Da gibt es diesen Themenkomplex Länderrat, Umstrukturierung des Vorstandes, Kontrollinstanzen, den Bereich Quote und den Bereich SMV. Das sind ja die momentan aufreizenden Themen. Über welches sollen wir zuerst reden? Ich glaube SMV. Das sollte man, glaube ich, zuerst rannehmen. Genau, da gibt es die Frage, wie stehst du dazu? Hast du eigene Vorstellungen, wie es umgesetzt werden kann? Und dann die wahrscheinlich auch solche Fragen wie, nee, fangen wir mal damit an. Ja, SMV, kann ich auch direkt sagen, da werde ich wahrscheinlich viele Leute enttäuschen. Ich bin kein Befürworter der SMV. Wir haben große datentechnische Probleme dort zu sehen und ich muss dazu halt, vielleicht darf ich das mal ausführen, glaube ich, dass wir auch sehr darunter leiden, dass wir alles versuchen, mit einer basisdemokratischen Lösung anzugehen. Wir verwässern unsere eigenen Programme und ich glaube, dass eine ständige Mitgliedervertretung, wie auch immer die technisch gelöst werden würde, nach sich ziehen würde, dass wir alles in irgendwelchen Kompromissen aufgehen lassen. Und wir brauchen halt als Partei auch wirklich starke Forderungen. Auch Forderungen, die beispielsweise wirklich mal über das Ziel hinausschießen, das, was wir eigentlich haben wollen, weil so funktioniert die Politik nun mal. Man fordert etwas mehr, als man dann eigentlich bekommen will. Und man will auch mit politischen Haltung durchaus eine Diskussion lostreten in der Bevölkerung. Und das alles wird nicht mehr passieren, wenn wir wirklich jetzt alles, was wir vorhaben, wirklich über die SMV laufen lassen, weil dann letztendlich nur noch reduziert wird. Man hat eine Idee, diese Idee wird dann reduziert, reduziert, reduziert, bis dann das rauskommt, auf das sich alle einigen können. Ich habe ehrlich gesagt da ein bisschen Bedenken und glaube, dass diese SMV vielleicht noch ein bisschen zu früh ist. Aber ich habe sehr viele Freunde, auch jetzt hier auch in meinem Freundeskreis, die SMV befürworten. Und mit denen streite ich da sehr häufig drüber und ich respektiere die Leute, die diese SMV haben wollen. Ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn die SMV kommt, dass wir mit ihr arbeiten. Das ist dann halt so. Aber ich selbst bin halt skeptisch, was das angeht. Das ist Jetzt jetzt haben wir meine ja, Meinung zur SMV. super, jetzt haben wir ja seit Neumarkt einen Paragraph 16 in der Satzung, der uns einen Basisentscheid gibt, der einerseits zur Durchführung von Urnen-Urabstimmungen geeignet ist, aber es gibt da ja auch noch die Variante, dass man diesen Basisentscheid online durchführen kann. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt und wenn ja, hast du deine Meinung zu? Also eine Meinung dazu habe ich. Ich glaube, dass dieser Basisentscheid, wenn der also via Urnenwahl stattfinden soll, natürlich unheimlich schwierig durchzuführen ist. Man muss halt eben auch die ländlichen Gebiete denken. Ich sehe das schon sehr wichtig an, dass wir bei wichtigen Entscheidungen, bei wirklich auch existenziellen Entscheidungen unserer Partei, dass wir dann natürlich die Mitglieder mit einbeziehen. Das sehe ich als natürlich an, sehe ich auch als ganz entscheidend an. Aber bei der Urnenwahl habe ich halt eben das Problem, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich überall, auch in ländlichen Gebieten, barrierefrei den Leuten Zugang dazu geben. Das ist halt eben rein organisatorisch sehr schwierig. Bei der Online-Geschichte würde ich denken, da gibt es sehr viele Fragen, wie können wir das machen, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Also ich habe da mehr Fragen als Antworten zu, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was für Alternativen haben wir, dass da, also ich kann es auch mal so formulieren, Basisdemokratie oder Mitmachpartei? Ja, ich weiß nicht, ich sehe das nicht so eindimensional, dass man wirklich nur diese beiden Möglichkeiten hat. Ich sehe schon, dass wir also was ich sehr gut fände, wenn wir eine Lösung fänden darüber, dass wirklich alle Mitglieder auf unseren Präsenzparteitagen durchaus auch online mit dabei sein können. Das fände ich sehr reizvoll. Wenn wir beispielsweise dezentral irgendwo noch Stationen hätten, wo sich Mitglieder treffen können, die vielleicht es nicht schaffen, jetzt nach Norddeutschland oder nach Süddeutschland oder hier durch die ganze Pampa zu gehen, dass wir beispielsweise dort Knotenpunkte hätten, wo sich Leute treffen können. Wichtig oder entscheidend ist dann halt eben auch, dass wir den Datenschutz gewährleisten für die Übermittlung von irgendwelchen Stimmen und Abstimmungsverhalten. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass das auf diese Art und Weise lösbar wäre. Ich würde es sehr gut finden, wenn wir etwas hätten, wo wir die Mitglieder wirklich befragen können oder wo wir auch wirklich eine Entscheidung beispielsweise herkommen, die auch verbindlich ist. Aber das große Problem dabei ist, und das darf man nicht außer Acht lassen, dass wir diesen Datenschutz aufrechtbehalten lassen. Und wir sollten uns aufpassen, was wir da tun, weil wir eine Partei sind, die sich letztendlich auch für diesen Datenschutz engagiert. Und wie man mit NSA und anderen Sachen sieht, ist das eine Sache, die wir echt nicht außer Acht lassen sollten. Fertig. So würde ich das sehen jetzt. Das heißt, da dürften wir mit einem Vorsitzenden Thorsten erwarten, dass dezentrale Parteitage und Online-Mitbestimmung während Parteitagen aktiv gefördert würden? Ich will die Diskussion darum fördern. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich möchte mich da eigentlich gar nicht so sehr aktiv in diese Diskussion einmischen. Ich bin ja auch genauso Basismitglied wie alle anderen auch. Also ich kann da auch, auf dem Parteitag habe ich nur eine Stimme. Da bin ich der Vorsitzende beispielsweise, aber ich werde den anderen Leuten jetzt nicht vorbeten, wenn ihr das jetzt nicht tut, dann bricht alles auseinander. Das ist ja Quatsch. Also ich möchte eine Diskussion darüber haben, eine intelligente und sachbezogene Diskussion darüber haben und würde mir gerne alles dazu anhören. Ich habe viele Fragen dazu, aber ich habe nicht unbedingt alle Antworten. Ich bin auch nicht das allwissende Eichhörnchen. So ist das nun mal. Nicht? Das ist aber schade. Okay, komm, lass uns mal Quote fragen. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, 10 Anträge oder so zum Thema Quote. Den zweiten Teil der Frage, die hier im Pad steht, möchte ich nicht stellen. Aber was denkst du denn so über Quoten? Ich glaube, hier geht es ganz speziell um Quote für weibliche Piraten oder solche, die sich nicht männlich fühlen, in Parteigremien und auf Listen? Das ist schwierig, weil ich glaube, wenn wir uns... Ich sehe es halt eben beispielsweise wirklich in manchen Kreisverbänden, dort sind unheimlich viele Frauen in den Vorständen. Sehe ich es halt so, wenn wir jetzt beispielsweise auch Kreisverbände haben, wo überhaupt nicht so viele weibliche Personen in der Basis drin sind, wenn wir jetzt eine Quote haben, kriegen wir dann keinen Vorstand mehr auf die Beine? Also ich habe so meine Probleme, dass das funktionieren kann. Weil wir müssten ja auch eine Wahl haben. Und wenn wir dann keine Wahl mehr haben, dann haben wir mit dieser Quote letztendlich dann so eine Sache, dass sich jede Frau, die antritt, auch quasi per Gesetz gewählt werden. Und das würde ich dann auch nicht mehr richtig finden. Wenn wir eine Wahl haben, dass sich mehrere Frauen beispielsweise auch kandidieren würden und vielleicht auch geeignete Personen dazu sind, dann ist das okay. Aber wie gesagt, das ist ja auch gerade das Problem bei dieser Quote. Gut, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass noch die eine oder andere Nachfrage nachher in der freien Runde kommt. Ja, ich hoffe doch. Ich kündige das schon mal an, ne? Also so wie wir es die letzten beiden Tage gemacht haben, wenn wir hier so ein bisschen durch sind, ich versuche das halbwegs strukturiert mit dem Thorsten hier durchzugehen, dann machen wir das Saalmikrofon auf und dann ist sozusagen Tür und Tor jeglicher Befragung geöffnet, solange die respektvoll bleibt. Und bis dahin würde ich das aber gerne noch hier ein bisschen strukturiert haben. Da steht die Frage, was denkst du zum Länderrat? Ich würde das Thema gerne ein bisschen weiter fassen. Wir haben ja tatsächlich gar keinen Länderratantrag dann in Bremen vor uns, aber zahlreiche Anträge zur Umstrukturierung des Bundesvorstands. Also ein Länderrat... Ein rein informeller Länderrat, der kann sich ja jetzt schon gründen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Also wenn jetzt Leute sagen, wir brauchen jetzt unbedingt Leute, die sich um das Wohl der Bundespartei kümmern, dann steht denen frei, an den Sitzungen des Bundesvorstands teilzunehmen und auch ihre Meinung zu den Sachen zu sagen. Da verstehe ich nicht, warum das jetzt beispielsweise satzungstechnisch noch mit eingebunden werden soll. Also, das wäre jetzt meine Meinung. Länderrat ist okay, können die Leute, die jetzt unbedingt einen Länderrat haben wollen, diese Superkraft, diese Piraten-Superkraft haben, die sollen sie machen, informell. Einen formellen Länderrat, der in unserer Satzung verankert ist, ist meines Erachtens, wir sollten uns nicht noch mehr Wasserkopf dazu basteln. Das würde uns eher behindern, als dass wir jetzt nach vorne kommen. Und wir haben jetzt halt wirklich die Zeit, wo wir wirklich Veränderungen auch positive Veränderungen nach vorne wirklich brauchen, wo wir etwas in die Hand nehmen müssen, wo wir auch die Mitglieder motivieren müssen, wo wir vielleicht auch Aktionen machen müssen, dass mal wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Also, Statement, Länderrat, ja, satzungstechnisch verankert, nee, brauchen wir nicht. So, jetzt sehe ich hier eine Fragengruppe, die sich bildet. Die hat was mit der Arbeit im Vorstand zu tun und mit der Art und Weise, wie du in einem Vorstand arbeitest. Du hast ja da schon auf verschiedenen Ebenen auch Erfahrungen gesammelt. Die erste Frage, würdest du dich an Intransparenz des BUFOs beteiligen, beziehungsweise kannst du dich durchsetzen, wenn es haarig wird und wenn einige Mitglieder im Bundesvorstand anfangen, irgendwie intransparent zu agieren oder versuchen würden, top-down Dinge durchzuboxen, was du ja schon gesagt hast, dass das nicht so dein Ding wäre. Grundsätzlich bedeutet Intransparenz auch, dass man es wahrscheinlich gar nicht mitbekommt. Wenn sich Leute irgendwo hinter meinem Rücken oder hinter beispielsweise unserem Rücken treffen und irgendwas verkaspern, dann ist das ja auch meistens so, das kriegt man auch hinterher erst mit. Da würde ich die Leute natürlich zur Rede stellen, weil diese Art von Politik ist meines Erachtens nach nicht angebracht. Also ich möchte jetzt auch nicht zwangsläufig, dass ich dann die Leute dann auch bloßstelle, sondern dann würde ich natürlich das persönliche Gespräch suchen und sagen, dass wir diese Art von Konspiration wirklich nicht im Vorstand brauchen. Und wir können, in einem Vorstand sollten wir über alles reden können. Aber wenn sich jetzt Leute zusammentun, dann muss man denen auch nicht gleich irgendwie etwas Böses unterstellen. Es kann ja auch sein, dass für viele Leute wirklich diese Kontaktpflege durchaus ein Weg ist, einfach Probleme zu lösen. Ich kann mich an meine Vorstandszeit erinnern, wo ich wirklich unendlich viel telefoniert habe, um Probleme wirklich auch im Vorfeld einfach zu beseitigen, oder wo wir dann halt eben gesehen haben, sind wir jetzt halt auf einer Konfliktebene und da ist ein Gespräch unter vier Augen durchaus mal hilfreich, um Probleme zu beseitigen. Das muss ich dazu sagen. Also nicht immer gleich etwas Böses unterstellen, wenn man nicht sieht, dass sich irgendwelche Leute treffen. Aber es gibt es natürlich, dass sich Leute hinterm Rücken treffen und sagen so, ich versuche jetzt das und das durchzukriegen. Wie muss ich den und den manipulieren, um das zu bekommen, was ich will? Da muss man halt Antennen für haben und muss man versuchen, auch mit den Leuten im Gespräch wirklich zu lösen. Du hast einen Tätigkeitsbericht geschrieben zu deinem letzten BUFO-Amt. Den habe ich natürlich nicht gelesen, aber hier hat ein aufmerksamer Hörer ihn gelesen. Und da hast du gesagt, du hättest alles delegiert. Würdest du das als Vorsitzender auch wieder tun? Oder was hältst du von so Beauftragungen und gucken, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen? Also wenn man das kann, ist es natürlich göttlich. Also es ist ja das Beste, was einem überhaupt passieren kann, wenn man seine Arbeit delegieren kann. Also das Interessante ist ja, es gibt ja Leute, die schaffen es in ihrer ganzen Amtszeit nicht einmal irgendeine Arbeit abzugehen, weil sie solche Workaholics sind, und die anderen können andere Leute dazu motivieren, etwas zu tun. Das ist doch toll. Das ist doch geil. Wenn ich jetzt sage, so, ich bin jetzt BUFO, ich brauche jetzt, was weiß ich, da und da Unterstützung, und dann kommen Leute und sagen, ja, das mache ich. Was Besseres kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und in dem Moment sage ich mir so, ich finde da nichts Negatives dran. Ich finde es eher großartig, wenn sich Leute bereit erklären und sagen, dass sie Aufgaben übernehmen können. Dazu muss man ja auch sagen, dieser BUFO-Job ist sehr anstrengend. Der kostet unheimlich viel Zeit, der kostet unheimlich viel Kraft, und lobpreiset die Leute, die das machen. Jetzt muss nicht auf mich gemünzt sein, das ist immer auch ein alter Vorstand, aber die Kraft, die man da investiert, und die Zeit und die Ausdauer, das ist schon hart. Und wenn dann Leute sich bereit erklären, einen dazu unterstützen, bin ich gut. Was machst du denn im Moment gerade zur Vorbereitung auf die Arbeit im Bundesvorstand? Und wie weit bist du denn da in deiner Vorbereitung? Also ich habe heute zum Beispiel ein paar Telefonate geführt zum Thema Europapolitik, weil jetzt auch die Europawahlen vor der Tür stehen. Und naja, da muss ich mich natürlich einfach auch einarbeiten, weil ich dieses Thema drauf haben müsste beispielsweise, wenn ich dort irgendwie gefragt bin. Das interessiert mich natürlich schon. also Europa, Thema Europapolitik. Ich lese zurzeit die Anträge. Ich bin in dem Ticketsystem von Bundesvorstand. Lese jetzt durch, was jetzt gerade wirklich auf der Agenda steht. Lese jetzt halt eben auch so ein bisschen nach, was der letzte Vorstand letztendlich so beschlossen hat. Bin allerdings noch nicht komplett durch. Ich habe mich jetzt natürlich mit dem Haushaltsbeschluss von Swarnelt wirklich ein bisschen beschäftigt. Auch die Diskussion, die jetzt da stattfindet, beispielsweise um ihre Anstellung, also die Anstellung, die sie jetzt initiiert hat. Dann habe ich natürlich auch mit meinen Mitbewerbern mittlerweile Kontakt. Der Florange, wir haben telefoniert und das fand ich sehr aufschlussreich, auf jeden Fall. Also er hat mich gefragt, ob wir mal telefonieren wollen, und dann haben wir einfach mal telefoniert. Und das ist ja gut. Also, wenn die Absolut. Leute sich füreinander interessieren. Absolut, ihr seid ja in derselben Partei. Ja, finde ich auch. Ja, du, das vergessen ja viele irgendwie manchmal, so ein bisschen habe ich den Eindruck. Ja, nein, wenn dann man telefoniert, ist das immer intransparent. Aber wo du gerade sagst, Europa, da kommen ja dann auf einen neuen Vorstand gleich große Aufgaben vor. Da bei der Bundestagswahl sehen ja viele gewisse Dinge, die man bei der nächsten Wahl auf jeden Fall besser machen sollte. Wie würdest du denn als Vorsitzender die ja dann auf dieser einen Liste notwendig existierenden Spitzenkandidaten der Piraten in ihrem europäischen Wahlkampf unterstützen? Ja, indem ich Räume schaffe, indem ich vielleicht auch diese Themen mitpushe. Also wenn ich jetzt beispielsweise unsere Listenkandidaten, wenn die jetzt gewählt worden sind, würde ich die natürlich auch ganz gerne einfach so ein bisschen versuchen, in unser Rampenlicht zu setzen. Dass die das, was sie an Ideen haben, und ich hoffe, sie haben gute Ideen, dass sie das auch wirklich präsentieren können. Da geht es dann nicht um meine Person, sondern da geht es dann um die Leute, die Europapolitik von der Piratenpartei vertreten. Also, da gibt es ja schon Namen. Ich will die jetzt nicht unbedingt jetzt hier groß herausposaunen, aber es gibt ja schon Leute, die da durchaus Erfahrung haben und die da ja auch schon einiges nach vorne getrieben haben. Und wie gesagt, wenn sie auf der Liste stehen, gilt es, ist meine Aufgabe meines Erachtens nach, die Leute, denen ein Podium zu geben. Jetzt hast du mich gerade aus dem Konzept gebracht. Macht aber nichts. Nee, das ist okay. Habe ich denn deine Frage richtig beantwortet? Ja, natürlich. Das ist ja. Genau, was ich nachfragen wollte. Diesmal mit Strategie, hoffe ich, aber die Zeit ist sehr knapp. Wie kommen wir mit einem Bundesvorstand Thorsten rechtzeitig zu einer Strategie, hinter der sowohl die Kandidaten als auch der dann tätige Vorstand als auch die Basis steht? Also was ich gerne der Basis anbieten würde, ist, dass wir gemeinsam einige Dinge anpacken, die in unserem Programm letztendlich auch schon drin sind. Wir haben jetzt gerade wirklich auch sehr tief in der Gesellschaft diese Diskussion um Bespitzelung, um Überwachungsstaat, um Kontrollstaat. Und ich würde es total geil finden, wenn sich die gesamte Piratenpartei von Bundesvorstand bis hin zum kleinsten Ortsverband wirklich mal solche Themen wie Videoüberwachung, das, was bei uns wirklich auch vor den Augen passiert, das betrifft ja auch ganz viele Leute. Wenn wir uns solche Themen beispielsweise mal annehmen und das könnten wir benutzen als Nagel, an dem wir die ganze Welt aufhängen. Weil das ganze Problem ist ja einfach, dass die Leute, die Videoüberwachung fördern und die das jetzt auch meinen, die reden uns ja ein, dass damit mehr Sicherheit passieren würde. Und wenn wir das ad absurdum führen würden, wenn wir jetzt beispielsweise den Leuten auch sagen, dass das überhaupt nicht so ist, dass diese Sicherheit auch nur eine rein gedachte Größe ist und dass das viele Geld, das wir jetzt in diese ganze Überwachungs- und Kontrolltechnik ausgeben, wenn wir das beispielsweise dahin bringen würde, wo die Probleme eigentlich erst entstehen, die unsere Gesellschaft hat, dass wir dann vielleicht eine klein bisschen eine bessere Welt hätten. Und wenn wir solche Aktionen beispielsweise auch bundesweit machen würden, dann hätte vom Bundesvorstand bis irgendwo nach Buxtehude jeder etwas zu tun und wir könnten auch tausende von Aktionen machen. Das müsste auch nicht irgendwie zentral gelenkt sein und das könnten wir auch, das kann jeder nach seinem Gusto machen. Aber wenn wir so eine Aktion beispielsweise wirklich mal von der Piratenpartei, damit wir auch mal was in die Gesellschaft hineintragen, wir rennen zurzeit den Themen immer hinterher. Wir können aber selbst Akzente setzen. Und die Akzente, die haben wir ja letztendlich. Die sind ja da. Wir haben auch ein total tolles Programm. Also sind ja auch sehr viele Themen drin, die wir wirklich nach vorne bringen können. Warum beispielsweise nicht einfach mal hergehen und sagen, wir nehmen so ein Projekt wie, nehmen wir Videoüberwachung, ja, wo wir sagen, da müssen wir etwas gegen tun. Wir müssen etwas dagegen tun, vor allen Dingen auch gegen diesen Duktus, der sich wirklich in den Köpfen der Menschen festgefressen hat, dass diese Videoüberwachung ihnen zum Schutze gereichen wird. Da müssen wir wirklich vielleicht aufklären, es wäre dann vom Infostand bis hin zu irgendeinem Flashmob oder einer Demonstration, was auch immer. Wir könnten da unheimlich viele Dinge tun. Und so etwas könnte beispielsweise wieder ein bisschen, wir arbeiten alle gemeinsam für ein Ziel, für ein Ding. Sowas dann beispielsweise auch öfters mit mehr Themen machen. Warum nicht? Das fände ich geil. Das fände ich cool, wenn das mal wieder passieren wird. Da hat man irgendwie das Gefühl, dass da ganz viele vom Bildschirm sitzen und nicken. Nun sind aber Piraten ja eigentlich die, also haben eigentlich ein Immunsystem, sich irgendwie auf eine Linie bringen zu lassen. Wie kriegt man das hin? Da gibt es eine gute Idee, wir nehmen deine, wir nehmen Tafta oder sonst irgendwas, Dinge, die uns einladen, Aktionen zu machen. Wie pushen wir die so in die Partei rein, dass die alle mitmachen da, ja, vom Vorstand, Presse, Basis, alle, die irgendwie senden können, dass die alle dasselbe senden. Ja, da fehlt ja irgendetwas zwischen dem Wunsch, so etwas zu tun und dem, dass es dann tatsächlich von allen getan wird. Hast du da einen Ansatz, wie man das erreichen könnte? Also ich denke, dass wir durch Motivation da natürlich einiges machen können. Ich glaube, dass dort auch die Art und Weise, wie wir diese Ansprache halten, vielleicht etwas bewirkt. Aber ein Patentrezept, wie ich jetzt hier alle erreichen kann, dass sie auch mitmachen, man muss halt eben auch sehen und das muss man wahrnehmen, viele Leute sind ausgelaugt von der Wahl und da sollte man auch nachsichtig sein, wenn jetzt ein paar Leute sagen so, ey, komm, ich habe jetzt echt keinen Bock, ich habe super viel gemacht und muss mich jetzt mal wieder um meine Familie und mein Privatleben kümmern. Darauf sollten wir Rücksicht nehmen. Also ein Patentrezept möchte ich nicht anbieten. Ich glaube, dass ich so etwas hinbekomme, allein durch die Motivation. Aber das klingt auch so, als wäre ich jetzt irgendwie Jesus oder so, bin ich nicht. Ich möchte dazu appellieren. Und mehr kann ich letztendlich auch nicht. Ich kann die Leute nicht zwingen, irgendwie etwas für uns zu tun. Und wenn sie sich jetzt beispielsweise über die Ausgestaltung dieser Themen streiten wollen, dann, wenn ich jetzt so eine Aktion mache, da hat man ja auch immer Leute, die sagen, ach, Videoüberwachung ist doch ganz toll. Da habe ich jetzt schon alles erlebt. Dass wenn wir jetzt beispielsweise so ein Thema, was ich eigentlich als selbstverständlich ansehe, dann kommen dann tatsächlich Leute bei uns aus der Partei an und sagen dann, wieso, Videoüberwachung ist eine ganz tolle Sache. Weiß ich nicht, wir müssen dann wirklich unser Ding durchziehen. Das kann ich letztendlich nur anbieten. Ich kann dann auch vorgehen. Wir können dann auch vielleicht einzelne Aktionen starten und hoffen, dass irgendwer mitzieht. Ich meine, die Aktion zum Beispiel, die wir gemacht haben mit dieser Selbstauskunft, ja, dass wir eben gesagt haben, hol dir deine Daten zurück. Ich weiß nicht, ob sich da der eine oder andere daran erinnert. Das war eine Aktion, die hat irgendein Kreisverband, ich glaube aus Hameln oder wo das war, die haben das einfach mal angefangen. Und dann ist das wie ein Lauffeuer durch die ganze Partei gegangen und auf jedem Infostand gibt es mittlerweile solche Karten, wo draufsteht, hol dir deine Daten zurück. Das ist eine richtig geile Aktion gewesen. Und da haben wir, glaube ich, auch mal einen Aktionstag zu gemacht, wo es dann wirklich, aber so etwas fördern, so etwas in die Partei überhaupt erstmal hineintragen, diese Impulse geben. Beim letzten Vorstand, gab es solche Impulse? Ich weiß es nicht. Also es gab natürlich jetzt diese ACTA-Demos und es gab natürlich auch die ein oder anderen Sachen, aber ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel von dem Vorsitzenden da relativ wenig Impulse gesehen. Ich habe die Cutter wirklich gesehen, wie sie aufgerufen hat zu den ACTA-Demos oder jetzt auch zu den na, was war es noch? Was iPad? Nee. Also, es ging halt eben um Überwachung und da hat Katar sich sehr da reingelegt und versucht, es in die Partei hineinzutragen, wo ich dann halt eben wirklich wahrgenommen habe, dass es wirklich nicht so den Anklang gefunden hat. Ich weiß es nicht. Ich versuche es halt eben weiter und wir müssen dranbleiben und die Leute versuchen zu motivieren. So sehe ich das. Jetzt hast du mich richtig mitgerissen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen auf den Boden zurückholen. Weil nee, bleib ruhig da oben. Bleib ruhig da oben. Nee, dann ist da ja manchmal einfach konkrete Entscheidungen zu treffen. Ne? Zum Beispiel, was kommt auf die Plakate drauf? Ja, kommen da die Kandidaten drauf? Kommt da eine Gruppe drauf? Kommt was weiß ich was? Muss es überhaupt Plakate geben? Was immer. Ne? Da müssen Entscheidungen getroffen werden. Wer trifft die Entscheidung? Ja, ich denke mal, die Leute, die mit den meisten Erfahrungen, wir hatten das mit den Plakaten jetzt auch immer so gemacht, dass dann eine ganze Reihe von Leuten entschieden haben, es war nicht irgendwie einer alleine oder so. Und ich glaube auch, dass einem Vorstandsvorsitzenden das nicht gut zu Gesicht steht, wenn er jetzt bestimmt, welche Plakate wie aussehen. Also das ist ja lächerlich. Also das macht natürlich dann irgendwie eine Designgruppe, da gibt es auch so super Leute, die da durchaus Erfahrung haben. Ich fand jetzt die Plakate im letzten Bundestagswahlkampf nicht so gelungen, aber ich fand die Berliner Plakate, die wir hatten zur Berlinbahn, die fand ich großartig. Ja, das ist auch persönlicher Geschmack. Da kann ich jetzt wirklich auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt so eine Entscheidung der Vorstandsvorsitzende trifft. So sieht's mal einfach aus. Also, du würdest... nee, die Frage ist, wer entscheidet? Ja, da gibt's jetzt drei Entwürfe. Wie entscheiden wir? Also es entscheidet nicht der Vorstandsvorsitzende, es entscheiden dann eine ganze Reihe von Leuten und das werden mit Sicherheit auch Leute sein, die sich mit Grafik oder die sich auch mit PR auskennen oder die vielleicht auch einfach die witzigsten Ideen haben. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich weiß nicht, wer jetzt entscheidet. Das würde sich dann im Vorstand, würde das mit Sicherheit auch in der Piratenöffentlichkeit diskutiert werden, wer das entscheidet. Ich weiß es jetzt aber noch nicht. So sieht's aus. Finde ich völlig fair. Da. Finde ich sowieso viel zu wenig Mut, manchmal zu sagen, nein, ich muss auf die Frage jetzt keine Antwort geben, weil ich habe es mir noch nicht überlegt. Jetzt hat er auch nichts mit, ich habe es mir nicht überlegt zu tun. Es hat einfach etwas damit zu tun, dass wir jetzt nicht sagen können, was wird sein, wie wirst du das dann entscheiden? Das werde ich genau dann sehen, wenn es wirklich soweit ist. Und das werden auch alle mitbekommen, wie entschieden wird und auf welcher Basis das passiert. Und nur so geht's. Jo, die Piratenpartei steht hier in Zeile 102, beschäftigt sich seit längerem mit sich selbst, da es unterschiedliche Flügel gibt. SMV, Quote, Kernthemen, Vollprogramm oder so. Hast du einen Lösungsansatz dafür, wie der Bundesvorstand eine Plattform aufbauen könnte? Und jetzt kommt das, was mir besonders an dieser Frage am Herzen liegt, damit diese Debatten nicht nur auf Twitter ausgetragen werden. Und die Vorgabe ist, die Antwort darf nicht Liquid Feedback lauten. Also ich fasse das nochmal zusammen. Eine Plattform, um alle Gruppen, die wir so haben, mit ihren speziellen Spezialthemen zusammenzubringen. Es darf nicht Liquid Feedback sein, ist das richtig? So habe ich diese Frage da verstanden. Also ich glaube, es geht hauptsächlich um die konstruktive Diskussion im Internet. Und da gibt's ja ganz offensichtliche Defizite. Also dann wird man versuchen, da mit 140 Zeichen eine inhaltliche Diskussion zu führen. Das kann natürlich irgendwie nicht gelingen. Und das bleibt dann vor allem auch in der Unverbindlichkeit. Und da wünschen sich ja viele, dass da etwas ist, was die Meinung besser gegeneinander prallen lässt in einer konstruktiveren Weise und was dann auch geeignet ist, da irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Also erstmal bin ich sehr dafür, wenn wir solche unterschiedlichen Gruppen haben, dass diese Gruppen auch etwas Gemeinsames haben. Also es wäre erstmal sehr wichtig, dass wir vielleicht wieder etwas nach außen stellen, sei es eine Vision, sei es ein gemeinsames Ziel, sei es eine Besinnung, dass wir ja auch ein Jetzt möchte ich keine Kerni-Volli-Debatte haben, aber wir haben nun mal ein Grundsatzprogramm. Das haben wir. Und wenn ich jetzt mal sagen muss, bei allen Streitigkeiten gibt es doch, würde ich doch jetzt mal einfach denken, dass dieses Grundsatzprogramm, was wir haben, letztendlich von allen mitgetragen wird. Und in diesem Grundsatzprogramm steckt doch auch unheimlich viel Musik. Ich will jetzt nochmal ganz deutlich hervorheben, dass ich jetzt keine Kerni-Volli-Debatte haben möchte, sondern es geht mir rein darum, dass wir eine gemeinsame Schnittstelle haben. Und diese gemeinsame Schnittstelle, wenn wir die beispielsweise wieder etwas in den Fokus der Köpfe der Leute hineinbringen, dass da ja etwas Gemeinsames ist, dann kriegen sie sich auch vielleicht nicht bei solchen Sachdebatten in die Haare, weil es ja doch etwas gibt, was sie verbindet. Und das wird meistens oft außer Acht gelassen, weil die Leute nur noch sehen, BGE, BGE, BGE, SMV, SMV, SMV. Das nervt unendlich, weil das ist wirklich nichts, über das wir uns selbst definiert haben. Und diese Identifikation, die möchte ich ganz gerne wieder den Leuten etwas näher bringen, dass wir sagen, wir haben etwas, hinter das wir uns stellen können, eine Identifikation, wer wir sind. Das herauszuarbeiten und das vielleicht etwas deutlicher zu machen, das wäre etwas, was auch eine Aufgabe des Vorstandes wäre, um das auch immer wieder in die Partei hineinzutragen und zu sagen, so, vergesst nicht, dass wir letztendlich an etwas gemeinsam arbeiten. Das wäre schön. Und eine technische Lösung kann ich dir jetzt nicht bieten. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, welche Plattform da die allerbeste wäre. Vor allen Dingen auch jeder, der jetzt ein bisschen Ahnung von Technik hat, nutzt tausende Plattformen. Ich alleine hier habe irgendwie 50 Fenster auf, wo ich Jabber habe, wo ich Mail habe, wo ich dann noch irgendwie ein IRC am Laufen habe und andere Sachen. Also da soll doch jeder bitteschön nach seinem Gusto sich die Leute so suchen, wie es ihm am besten gefällt. Schön fände ich natürlich, wenn wir so etwas hätten, wie wir vorletzte Woche jetzt in Kerpen zum Beispiel auch hatten, diese Wir müssen reden, diese Real-Life-Treffen, wo die Leute einfach auch mal sich frei von der Leber weg die kennenlernen können und auch die Dinge miteinander besprechen können. Das ist natürlich auch immer hilfreich. Das kann ich den Leuten aber noch anbieten und kann sie auch nicht dahin prügeln. So ist's. Danke dir. Frage auf einem Podium, zum Beispiel in der Talkshow oder sowas. Warum lassen die Menschen sich überwachen und protestieren nicht dagegen? Was würdest du antworten? Weil sie es nicht merken, weil sie es einfach nicht wahrnehmen. Und wir haben halt das große Problem, dass dieses Überwachungsszenario, in dem wir uns befinden, unheimlich abstrakt ist. Und viele Leute denken halt so, ja, ach, das rieche ich nicht, das sehe ich nicht, das höre ich nicht, das schmecke ich nicht. Also betrifft es mich auch nicht. Aber letztendlich ist es ja auch nicht darum, dass es jetzt beispielsweise in dieser Gesellschaftsform und mit diesem System, was wir jetzt haben, wirklich eine Ausprägung haben. Aber wir schaffen jetzt gerade sozusagen alle Mechanismen, die, wenn es beispielsweise mal in unserer Gesellschaft zu einer Krise kommt, und das wird es irgendwann mal, dass wir dann Repressionen erleben werden, die uns nicht besonders gefallen wird, die dann auch zu ganz massiven Nachteilen führt für Leute, die jetzt beispielsweise nicht so funktionieren, wie es einem Systemstaat für am besten hält. Und was machen sie dann? Dann wird geknüppelt und dann würden auch Dinge passieren, die wirklich nicht mehr so schön sind. Und das ist die Gefahr, die eigentlich dahinter steht. Obendrein bewirkt Überwachung und bewirkt Kontrolle auch eine schleichende Veränderung der eigenen Persönlichkeit. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht schon bei der Begründung für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung festgestellt, dass eine Überwachung den Menschen verändert. Und das sind Dinge, auf die wir einfach immer wieder hinweisen müssen. Wenn ich weiß, dass ich kontrolliert wäre, verhalte ich mich natürlich auch anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie unbefangen früher Leute auf Facebook einfach ihr Leben preisgegeben haben und wie sehr sie jetzt mittlerweile von Facebook weggehen, dann ist das auch schon die erste Ausprägung von diesen Überwachungsmechanismen. Das würde ich antworten. Fein, dann würde ich eigentlich mal, weil wir jetzt hier schon über eine Stunde am Reden sind, mal das Saalmikrofon aufmachen. Vielleicht möchte der eine oder andere oder die eine oder die andere aus der Zuhörerschaft mal eine Frage direkt an den Thorsten richten. Ah, bitte. Mikrofon. Ja, ich habe es auch reingeschrieben. Ich glaube nämlich, dass Vorstände vor allem so Dinge erledigen sollten, dass sie die Piratenpartei erfolgreicher machen. Dazu gehört auch, dass sie dann bei den Wahlen besser abschneidet. Meine Frage wäre, bist du ein guter Organisator und Manager? Und wenn ja, an welcher deiner Fähigkeiten könntest du das belegen? Und dann vielleicht darauf anfolgend, würdest du als Vorstand Ziele formulieren wollen und mit welchen Zielen möchtest du für die Piraten, oder welche Ziele möchtest du für die Piraten erreichen? Steht ab Zeile 98 im Pad drauf. Ja, da muss ich mir jetzt für diese Frage, für die Beantwortung dieser Frage, muss ich mir das Pad wirklich mal ranziehen. Hast du den Dinge, Link? also, ja, ich habe den Link, ja, ich bin da auf. Also ich glaube natürlich, dass wir Dinge erledigt bekommen sollen. Das ist absolut richtig. Wenn wir jetzt beispielsweise vor einer Wahl stehen, haben wir Dinge zu erledigen, damit wir überhaupt zur Wahl anstehen können. Das ist zweifelsohne unsere Aufgabe. Da hat der Vorstand innerhalb seiner Struktur und mit der Geschäftsordnung, die er sich gibt, verschiedene Tätigkeiten, die er vergibt an verschiedene Personen innerhalb des Vorstands. Und die haben dafür gerade zu stehen. Also das sind so Dinge, wo ich jetzt beispielsweise als Vorstandsvorsitzender schon auch dafür sorgen will, dass diese Dinge dann auch erledigt werden. Also das heißt, ich renne dort hinterher und habe zu schauen, dass Termine eingehalten werden und das normale allerlei. So, dass die Piratenpartei erfolgreicher wird, das heißt, dass wir bei Wahlen besser abschneiden. Ich sag's mal so. Das würde ich gerne ein bisschen ausführlicher beantworten. Die Idee, dass wir bei Wahlen besser abschneiden, das als Ziel zu setzen, das halte ich für einen Fehler. Ich glaube, wenn wir versuchen, gute Politik zu machen, wenn wir versuchen zu sein, wer wir sind, wenn wir versuchen, unser Programm den Leuten verständlich klar zu machen, dann wird sich der Erfolg von ganz alleine einstellen. Aber wenn wir als Ziel sehen, wir müssen jetzt die Wahlen mit 5% abschneiden, dann geht das nach hinten los, weil dann fangen wir nämlich an, irgendwelche Themen aus dem Hut zu zaubern, die eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun haben und die wir überhaupt nicht glaubwürdig vertreten können. Und es geht mir auch ein bisschen auf den Sack, dass diese Mentalität, dass wir mittlerweile irgendwie alles einem Wahlerfolg unterordnen müssen, das führt zu einer Art wirklich Selbstaufgabe und das ist auch etwas, wo wir unheimlichen Glaubwürdigkeitsverlust erlitten haben mittlerweile. Und ich glaube, da sollten wir wieder zurück, dass wir authentisch sind, dass wir das, was wir an politischen Zielen nach außen tragen, dass wir das auch leben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass wir ein Ziel wie zum Beispiel jetzt irgendwie die 5%-Hürde oder sowas so unheimlich hochhängen soll. Wie gesagt, das führt zu einem gewissen Opportunismus auch innerhalb unserer Partei. So, bist du ein guter Organisator und Manager? Das sagen natürlich, das müssen andere sagen. Ich habe schon Dinge organisiert und gemanagt und die dann auch funktioniert haben. Ich habe viele Demonstrationen hier in Frankfurt organisiert, wo auch mitunter weit über 1000 Leute mit teilgenommen haben, wo ich dann im Zweifelsfall einfach, wenn irgendwelche Leute weggebrochen sind, es im Zweifelsfall selbst gemacht habe. Das heißt, ich weiß, dass ich, wenn ich etwas manage, im Zweifelsfall es auch selber machen muss. Obendrein habe ich meinem beruflichen Umfeld, ich habe Projekte geleitet bei einer Softwarefirma, durchaus sehr viel mit Krisenmanagement zu tun gehabt. So, das kann ich jetzt natürlich nicht belegen. Die anderen Sachen bezüglich der Demo kann ich belegen. Da kann ich dir einfach nur sagen, dass ich hier halt in Frankfurt einige Demos gemacht habe, wo man müsste ich dir einen Zeitungsartikel raussuchen oder da könntest du dann Leute hier von den Piraten in Frankfurt fragen, die dabei gewesen sind. Das lässt sich dadurch belegen. Möchte ich Ziele formulieren? Welche Ziele möchtest du für die Piratenpartei erreichen? Ich würde gerne für die Piratenpartei erreichen, dass wir als Organisation robust werden, dass wir Beständigkeit haben, dass wir dieser Hype, den es ja jetzt beispielsweise auch in den letzten Jahren mal um die Piratenpartei gegeben hat, der ist ja jetzt weg. Und jetzt würde ich ganz gerne, jetzt beginnt die Marathonstrecke, jetzt beginnt es da, wo wir durchhalten müssen, wo wir auch mal einen vor den Latz geknallt bekommen und feststellen, dass wir auch so ein bisschen Spielball von Meinungen sind, dass wir halt eben nicht mehr gehypt werden müssen. Da würde ich gerne als Ziel formulieren, dass Politik etwas ist, in dem man durchhalten muss. Idealismus ist nicht alles, aber wir müssen halt schauen, dass wir das, was wir wollen, nicht von heute auf morgen erreichen können. Das müssen wir auch nach außen tragen, weil viele Leute sind einfach nach 3 Monaten enttäuscht, wenn nicht sofort das passiert, was sie denken, das passiert. Das ist Blödsinn. Das sind so Wunschgedanken, die können wir einfach nicht erfüllen. Und wenn wir da Projektionsfläche werden für solche Schnellschüsse, da muss ich dann halt eben einfach sagen, das können wir einfach nicht schaffen. So. Ich hoffe, das ist ausreichend. Ja, der Uwe hat inzwischen das Mikrofon verlassen. Gehen wir also davon aus, dass er seine Frage als beantwortet ansieht. Die nächste Frage kommt von Solzgen. Hallo. Erstmal möchte ich sagen, mir gefallen deine Antworten. Das mal ganz vorab. Wo ich noch nicht ganz befriedigt bin, bei welcher Antwort, ist die Frage zum Länderrat. Das kam vorhin ja schon mal kurz auf. Ich weiß jetzt nicht genau, du hast ja da schon ein Urteil abgegeben, ist das ein Länderrat, so wie er in Satzungsänderungsantrag 032, ich habe den im Pad verlinkt, beschrieben ist, redest du von einem solchen Länderrat? Es gab ja unterschiedliche Konzepte so. Und insbesondere, wenn du nicht von einem solchen Länderrat wie dort beschrieben redest, wie ist deine Meinung zu diesem Antrag speziell? Also ich kenne den Antrag jetzt im Speziellen nicht, aber er kann nicht dem entsprechen, was ich eben gesagt habe, weil ich gesagt habe, ein Länderrat, der muss nicht in der Satzung verankert sein, der kann sich auch informell gründen. Das war meine Überlegung. Ich sage so, wenn sich jetzt Leute aus dem Länderrat zusammentun wollen und ein informelles Gremium bilden wollen, wo sie sich informieren, wo sie vielleicht auch Empfehlungen abgeben können, dann sollen sie das bitte schön tun. Das ist ihnen gegeben. Daran werde ich sie nicht hindern. Aber wenn wir das jetzt in der Satzung verankern, wo wir dann sagen, jetzt haben wir beispielsweise noch mehr Leute, die eine Entscheidung oder die jetzt beispielsweise auch die Arbeit des Vorstands mitbestimmen wollen, dann würde ich sagen, dann fangen wir uns damit einen Wasserkopf ein. Wir werden träger, wir werden auch unflexibler und ich glaube nicht, dass uns das hilft. Das ist meine Meinung. Also ich verstehe jetzt auch deine Idee eines Länderrates eher als beratend und empfehlendes Kriterium, nicht als ein solches mit Entscheidungsbefugnissen verankert. Das wäre ja dann wieder in der Satzung, müsste das niedergeschrieben sein und die Idee dieses Satzungsänderungsantrags 032 meines Erachtens, dass da in dem Länderrat dann irgendwie verwaltende Entscheidungen getroffen werden sollen. Aber ich entnehme mal deinen gesamten Worten und Ausführungen, dass du gegen diesen Antrag auch wärst. Und das stellt mich sehr zufrieden. Danke. So, jetzt ist es ja richtig schwierig. Ich glaube, der nächste wäre der Paul und dann haben wir die Sami und die Birgit. Kann das sein? Ja. Jo. Dann stelle ich mal die Frage. Und zwar geht es mir darum, warum unterstützt du Gefion Thürmer, dass die auch wieder Beisitzerin wird im Bundesvorstand? Was schätzt du an ihr oder welche Vorzüge siehst du darin, dass sie in den Bundesvorstand kommt? Also erstmal finde ich es wichtig, dass wir da Leute haben, die schon mal im Bundesvorstand waren. Also Gefion hat ja auch schon mal im Bundesvorstand gearbeitet. Also willst du den alten Bundesvorstand wieder haben? Nein, das natürlich nicht. Es geht einfach nur darum, Klang dass es Leute... So. Sorry. Nein, es geht mir darum, dass es Leute gibt, die Erfahrung mit diesem Bundesvorstand haben. Und sie ist jetzt auch kein exponiertes Amt, sondern sie bewirbt sich für einen Beisitzer. Und das ist kein exponiertes Amt, muss ich nochmal nachfragen. Sorry. Nee, lass bitte den Thorsten mal ausreden und dann kannst du gerne noch eine Nachfrage stellen. Ich sehe jetzt den Beisitzer des Bundesvorstands nicht unbedingt als die exponierte Stelle. Also, sorry. Aber ich Ich schätze Gefion. Ich habe mit ihr auch schon öfters mal auf der Open Mind in Kassel geredet und das ist einfach so ein persönliches Ding, wo ich dann einfach denke, sie kandidiert, dann gebe ich ihr doch mal eine Unterstützungsunterschrift. Also jetzt ein besonders, sagen wir so, dass ich sie jetzt sehr gut kenne und dass ich jetzt sehr gute Beziehungen zu ihr habe, würde ich nicht sagen. Aber es ist einfach eine persönliche Entscheidung gewesen, wo ich dann gesagt habe, ich kenne sie, schätze sie und jetzt, wie gesagt, wir sind nicht befreundet, ich kenne sie jetzt auch nicht persönlich besonders gut, sondern einfach nur so aus den Gesprächen, die ich auf der OM heraus hatte und das war eigentlich schon auch alles. So wahnsinnig tief geht das gar nicht. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass sie jetzt so ein super Organisationstalent ist und darum würdest du es gerne sehen, dass sie im Bundesvorstand ist. Und dann nochmal kurz die Frage, sie schreibt auch auf ihrer Seite. Das habe ich nicht gesagt, Entschuldigung, das habe ich aber nicht gesagt. Was du jetzt gerade gesagt hast, was du jetzt interpretiert hast in meiner Antwort, habe ich so nicht gesagt. Das möchte ich nochmal zu Protokoll geben. Entschuldigung, ja. Okay, dann nehme ich das auch zurück, es sollte eben halt auch eine verkoppelte Frage sein, und zwar dahingehend, um auch zu fragen, Gefion schreibt ja auf ihrer Seite, dass sie jetzt so politisch sich nicht so auskennt, würde ich mal so sinngemäß sagen, da kann ja jeder auf die Seite gehen und das selber interpretieren. Wie würdest du das sehen? Ich habe die Antwort bei dir eben auch nicht so mitbekommen. Ein politischer Bundesvorstand, ja und ja oder nein, oder auch ein organisatorischer Vorstand, wo würdest du da die Prioritäten setzen? Ganz klar politischer Vorstand. Also wir müssen jetzt an dieser Stelle, an der wir stehen, etwas bewirken und wir sollten auf jeden Fall Impulse setzen. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine politische Linie vorgeben, aber Impulse im Sinne unseres Grundprogrammes, unseres Grundsatzprogrammes, das sollten wir auf jeden Fall tun, dass wir dort anstoßen, dass wir dort uns einmischen. Natürlich ist auch die Pressearbeit ganz wichtig, das ist schon ganz klar. Aber wenn jetzt die Gefion sagt, sie organisiert lieber, als dass sie politisch arbeitet, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann sage ich nicht, geh weg. Nein, wir brauchen auch Leute, die organisieren. Das ist halt so. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Vorstand habe, in dem 3 Leute politisch sind und 2 Leute eher organisatorisch. Und dazu muss man ja eben auch sagen, ein Schatzmeister ist ja auch ein rein organisatorisches Amt. Dann ist das okay. Verstehst du, diese Mischung macht. Und wir müssen nicht das eine und absolut machen und wir müssen nicht das andere absolut machen, sondern wichtig ist, dass wir von allem etwas haben. Ich möchte jetzt gerne die Diskussion über Gefion abbrechen. Wenn noch Fragen an Gefion sind, die in dem letzten Grillen nicht befriedigend beantwortet werden können, können wir gerne nochmal nachgrillen, sozusagen den Nachtisch machen oder sowas, aber ich mag nicht mehr über Gefion reden, weil das machen wir in einer eigenen Veranstaltung. Entschuldige, das war jetzt nicht auf dich, Thorsten, sondern ich möchte, dass weitere Fragen in diese Richtung von Leuten, die nicht anwesend sind, bitte dann auf solche Veranstaltungen, wo die da sind, verlegt werden. So, jetzt Birgit oder Sami, ich hab's verpennt. Sami. Danke. Ich komme bestimmt nicht mit Fragen über andere. Thorsten, es sind 2 Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind und die mit Sicherheit auch angefasst werden müssen. Die Frage ist nur, wie. Das erste ist, wie meinst du es hinkriegen zu können, dass die gesamte Partei, und ich sage jetzt nicht die Basis, sondern das sind wir ja alle, mehr oder weniger, dass die gesamte Partei es wieder begreift und lernt, dass wir eine Partei sind und dass wir in diesem Sinne unsere laut propagierten Ziele auch selbst leben müssen, ist das eine. Und das andere ist, wie willst du es schaffen, dass wir wieder dann auch an einem Strang gemeinsam ziehen und sich dann auch gleichzeitig der Ton damit verändert? Ja, also wie ich es schaffen will, dass wir unsere Ziele leben, wie gesagt, ich kann da an die Leute halt nur appellieren, Ich habe aber auch, wie ich das eben gerade schon mit diesem Beispiel dieser Kampagne, beispielsweise Videoüberwachung, versucht habe zu erzählen, wir können als Vorstand durchaus auch Impulse in die Piratenpartei hineingeben, wo wir uns gemeinsam etwas vornehmen, was wir auch gemeinsam durchziehen, wo wir dann alle einen gemeinsamen Erfahrungsschatz sammeln können, wo wir sagen können, was unsere Haltung zu einem ganz wichtigen gesellschaftlichen Thema ist. Und ich glaube, wenn wir alle gemeinsam so etwas durchziehen, das muss ja jetzt auch nicht irgendwie an einem Tag stattfinden, sondern das kann ja auch über einen längeren Zeitraum stattfinden, durch Kampagnen, durch ganz viele Sachen, dass die Leute sich dann wieder auf diese Gemeinsamkeiten besinnen. Und damit wäre ich, glaube ich, auch schon fast auf diesen zweiten Teil deiner Frage. Ich glaube, dass wenn wir eine Aktion solchen Ausmaßes beispielsweise initiieren, dass dann auch wieder Motivation bei den Leuten kommt. Weil ich glaube, so etwas wird in der Presse Echo wieder, in der Presse natürlich sich wiederfinden. Dort wird man wieder über die Piratenpartei reden. Und ich glaube, das sind natürlich solche Sachen, die, von denen lebt eine Partei, wo wir sagen müssen, das ist das, wofür wir den ganzen Mist hier eigentlich machen. Ja, und ich kann dir auch wieder kein Rezept anbieten, wie ich es genau schaffen werde. Ich kann einfach nur losrennen und es versuchen und hoffen, dass ich die richtigen Leute anspreche und die richtigen Leute finde, wo ich die Impulse hinsenden kann, damit die Impulse weitergeben. Das ist einfach mein Glaube und das ist das halt, was ich versuchen kann. Aber so eine Pille und alles wird gut, habe ich einfach nicht. Das finde ich sehr gut, was du sagst. Dann hätte ich eine Frage dazu direkt. Das wäre, so wie ich das verstanden habe, dass man um 16 Bundesländer und viele einzelne Meinungen unter einen Hut zu kriegen, ein bundesweites Agenda-Setting hätte, was wirklich dann auch zu einem wirklich aktuellen und ganz, ganz wichtigen Thema auch alle mitzieht, sodass die von alleine dann dabei sind, an einem Strang zu ziehen, wie jetzt zum Beispiel, was auf uns zukommt, was in der Le Monde Diplomatique stand, diese TAFTA mit dem TTPI, sowas. Ja, also TAFTA wäre jetzt schon wieder ein ganz neues Thema, das wäre jetzt quasi Europäische Union, das wäre jetzt Außenhandel, das hat es ja auch, sagen wir so, letztes und dieses Jahr auch gegeben, viele Demonstrationen gegeben. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich das als Motivationsgeber in die Piratenpartei nicht so unbedingt eignet. Das wäre wirklich eine Einzelaktion, wo ich sagen würde, die wäre natürlich auch total toll, wenn wir so etwas machen würden. Das Thema ist einfach auch wichtig. Das wäre auch vielleicht mal so ein Marsch auf Brüssel, wäre da echt ziemlich cool. Aber ich glaube, wenn wir wirklich eine Aktion machen wollen, wäre das schon etwas, wo wir sagen müssen, das müssen wir langfristig angehen. Wie gesagt, ich sehe halt eben, wie gesagt, diese schleichende Unterwanderung unserer Gesellschaft mit immer mehr Automaten, die uns kontrollieren. Und sei es Videoüberwachung oder sei es irgendwelche anderen Dinge, wir haben viele Rechte und Möglichkeiten, etwas zu machen, Selbstauskünfte beantragen. Damit haben wir hier in meinen NGOs, in denen ich ja auch tätig bin, schon wirklich die Leute zur Weißglut gebracht. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Wenn man den Leuten beispielsweise sagen, hier geht doch mal hin und fragt doch mal die Ämter, was die über euch gespeichert haben, dann können wir die Leute was bringen. Und das natürlich in eine Agenda zu fassen, ist eine tolle Idee, würde ich gerne machen, wo wir dann sagen, wir haben eine ganze Reihe von Dingen, die noch brach liegen, die wir bei uns im Programm eigentlich haben. Wir könnten Feuerwerk abzünden. Wir könnten ein Feuerwerk abzünden, wenn wir wollen. Weil wir haben echt viel auf dem Kasten, was diese Sachen angeht. Und Thema Überwachung, Kontrolle ist ja jetzt auch gerade da. Also, wie gesagt, ein Thema nehmen und daran könnten wir die ganze Welt aufhängen. Und du wärst bereit, den Motor zu geben? Für den Ansatz überhaupt erstmal. Ja, natürlich, klar. Als ich denke, als Vorstandsvorsitzender müsste ich natürlich so ein diese Impulse muss ich senden. Klar, der Vorstandsvorsitzende hat diese Aufgabe, diese Impulse in die Piratenpartei hineinzutragen. Das haben natürlich auch die anderen Vorstandsmitglieder. Aber ich sehe da diese exponierte Stelle des Vorsitzenden einfach auch prädestiniert für diese Sache. Danke, Thorsten. Bitte. So, ja, hallo, Thorsten. Genau, ja, ich meine, vorhin rausgehört zu haben, dass du nicht so, dass du unsere Pressearbeit noch nicht optimal findest. Wenn ich das richtig gehört habe, hast du schon Ideen, wie man das verbessern könnte oder verändern könnte? Ja, ich hatte mal schon vor längerer Zeit ein Konzept ausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie akzeptiert würde, aber das würde ich ganz gerne nochmal zur Diskussion stellen wollen. Das basiert quasi darauf, dass wir intern letztendlich so eine demokratische Struktur aufbauen, dass wir Pressesprecher nicht mehr bestimmen, sondern dass sich eigentlich im Prinzip alle Pressesprecher der Gliederung zusammentun und einen gemeinsamen Sprecher wählen. Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel in Hessen überall ganz viele Kreisverbände und dann treffen sich die Pressesprecher der Kreisverbände und wählen aus ihren Reihen einen Koordinator und dann haben wir da quasi eine Pressekonferenz, so könnte man das auch beispielsweise nennen, wo einer da ist, der sich dann um die Arbeit beziehungsweise das nach außen tragen der Arbeit der Kreisverbände kümmert, und zwar auf Landesebene. Weißt du, weil so könnte man das jetzt beispielsweise von unten nach oben aufbauen. Wir haben jetzt 16 Landespressesprecher. Warum könnten wir jetzt nicht aus diesen 16 Landespressesprechern beispielsweise einen herauswählen? Dann treffen sich alle Pressesprecher und ihre Stellvertreter oder Mitarbeiter und sagen, wir möchten jetzt hier denjenigen wählen, der am besten ist, und der vertritt dann den Bund. Und dann wird nämlich die Arbeit, die Pressearbeit, die auf den Landesebenen gemacht wird, über den Bund verteilt und so bekommt das ein ganz anderes Gewicht. Weißt du, dann haben wir vielleicht einen besseren Output, so können wir auch bedeutende Sachen, die in den Ländern passieren, auch ein bisschen auf eine höhere Ebene bringen. Und ich finde es zum Beispiel unheimlich schade, dass das, was jetzt zum Beispiel die 15 Piraten machen, dass das nicht überall Gehör findet. Oder jetzt gerade die Piraten jetzt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder im Saarland, was die an coolen Aktionen machen, dass das wirklich auch mal ein etwas breiteres Echo findet. Das ist eine Idee, die ich habe und die würde ich gerne diskutieren. Also ich weiß nicht, ob die jetzt so das Gelbe vom Ei ist, aber ich habe halt die Pressearbeit ja auch schon gemacht und ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Ja, vielen Dank. Bitte. Dann ist jetzt, glaube ich, der Jens an der Reihe. Ja, genau. Hallo Inside X. Hallo. Ich habe meine Frage an dich, und zwar ist die Piratenpartei für dich mehr eine deutsche Partei oder mehr eine internationale Bewegung? Mehr eine internationale Bewegung. Weil ich glaube, wir haben eine Sozialisation übers Internet erfahren, und wie dieses Wort Internet ja schon sagt, Inter. Also das ist, also ich habe im Internet die Erfahrung gesammelt, dass es keine Grenzen gibt. Und ich sehe, ich meine, dieses Konzept Grenze verwischt ja eh in Europa mehr und mehr, was ich durchaus auch als positiven Effekt dieses Europas sehe. Dass wir irgendwann mal aufhören, so in unseren kleinen Staaten zu denken. Wir sind immer noch wir haben hier auch immer noch unsere Eigenheiten und wir haben auch unsere eigene Sprache, aber diese Grenze, die verschwindet einfach im Kopf. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Ja, vielleicht noch eine zweite Frage hinterher, wenn du so antwortest. Was möchtest du als Bundesvorstand denn dazu tun, um die internationale Vernetzung der Piratenpartei und das Internationale auszubauen oder zu befördern? Oder möchtest du dafür was tun und wenn ja, was? Also ich weiß, dass sich da sehr viele Leute drum kümmern und ich weiß auch, dass es da ganz viele engagierte Leute gibt. Also die Leute, denen würde ich gerne einfach den roten Teppich ausrollen, damit die arbeiten können. Da muss ich mich gar nicht, ich hoffe jedenfalls, da muss ich mich gar nicht einmischen. Weil ich sehe jetzt gerade, dass da unheimlich viel passiert. Ich Ich habe halt auch eine Freundin, die sehr engagiert in dem Bereich ist und die ist jetzt gerade zum Beispiel in Brüssel und reist von einer Ecke der Welt in die nächste und lernt da unheimlich viel kennen und ich kriege das immer dann sozusagen aus erster Hand erzählt. Das finde ich großartig, wenn jemand so um die Welt reist, um sich überall mit den Leuten zu treffen. Also, das würde ich tun. Ich würde es nicht selbst tun, sondern ich würde den Leuten, die es tun, gerne den roten Teppich ausrollen. Und wenn es beispielsweise wirklich keiner täte, würde ich es auch selbst tun. Wenn der Jens ist weg, dann ist der Klaus der Nächste. Ja, schönen guten Abend. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Zum einen, wie stehst du zur Entlohnung bzw. Aufwandsentschädigung oder Entschädigung von Bundesvorständen an bestimmten Stellen? Und das zweite, was ja überhaupt nicht zur Sprache kommt, ist, die Auswirkung der Partei ist teilweise desaströs durch Dinge, wie die hingehe bis zum Mobbing, gegenseitige Angriffe, also die Gesprächskultur, die allgemeine Kultur in der Partei sehe ich sehr kritisch. Wie stehst du da dazu? Und falls ein Ding, was würdest du dagegen unternehmen bzw. dafür tun, dass diese Respektkultur viel bessere wird und damit die Außendarstellung auch besser wird? Hast du da schon dich damit beschäftigt oder nicht? Und hast du da schon Konzepte oder sonst irgendwas? Also, Thema 1 war die Entlohnung des Bundesvorstands. Ich sage es mal so, langfristig gesehen werden wir nicht drum herum kommen, dass wir uns irgendwann mal Gedanken darüber machen, dass die Leute, die hier diesen Job machen, man sieht ja jetzt auch vielleicht gerade, dass sich unheimlich wenig Leute bewerben, vielleicht eine Entschädigung für ihre Arbeit bekommen, weil ich weiß selbst, wie sehr man sich aufgeben kann für diesen Job. Man steht unter unheimlichem Druck, man ist Projektionsfläche für viele Hoffnungen, man reist auch wirklich viel durch die Gegend und man ist unheimlich man muss also wirklich sehr viel opfern für diesen Job. Von daher finde ich es durchaus okay, wenn die Leute, die diesen Job machen, so viel Geld bekämen, dass sie zumindest genügend zum Leben hätten. Ich würde auf gar keinen Fall wollen, dass ein Bundesvorstand jetzt da, was weiß ich, 5 oder 8.000 Euro bekommt oder was. Auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite, wir sind eine arme Partei, wir haben auch gar nicht so viel Geld. So etwas müsste man... Ich hätte große Probleme, das irgendwie so festzuschreiben, weil dann wäre das ein fester Posten, der uns an Geld fehlt. Und aktuell, ich habe mir den Haushaltsentwurf 2014 jetzt für unsere Partei angeguckt, haben wir sogar schon Minus. Also das ist nicht besonders erfreulich, wenn ich jetzt dann sagen sollte, jetzt ziehe ich da nochmal irgendwie 100.000 Euro raus, um den Vorstand davon zu bezahlen. Es ist schwierig, ich weiß das, aber ich denke, dass das irgendwann mal kommen muss. Weil wir uns sonst einfach auch, ja, wir verbauen uns gute Leute und wirklich die richtig guten Leute, ich sag's mal ganz ehrlich, die richtig guten Leute, die treten überhaupt nicht für einen Vorstandsposten. Weil die richtig guten Leute, in Anführungszeichen, die sind so schlau, dass sie sagen, warum sollte ich mir so einen Scheiß antun wie einen Vorstandsjob? Ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist zur Entlohnung. Was die Außenwirkung angeht, jetzt ja, habe ich versucht, ich glaube, ich habe rausgehört, dass du meinst, es geht um den Zank, es aus dem Vorstand gab. Und da hatte ich ja vorhin schon was zu gesagt. Ich denke, der letzte Vorstand hat da hat jedes Vorstandmitglied sein Päckchen zu tragen. Das ist nicht alles beim Johannes irgendwie abzuladen. Meines Erachtens nach. Weil es haben sich auch alle gezankt. Das vergessen immer einige. Ich finde es unheimlich schwierig, wenn man so weit ist, dass nicht irgendwer nachgibt. Das würde ich gerne Kraft meiner Persönlichkeit versuchen zu verhindern. Das würde ich ganz gerne auch, wenn es sein muss, halt in persönlichen Gesprächen, das würde ich auch ganz gerne da halt eben vielleicht durch auch persönliches Nachgeben vielleicht versuchen zu verhindern. Aber diese Art von Auseinandersetzung, die es da in dem Vorstand gegeben hat, die möchte ich, wenn es gerade geht, irgendwie verhindern. Und da würde ich natürlich mir die Kraft wünschen, dass das auch passiert. Aber ich kann dir da echt auch, ich kann dir da auch nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen. Wir hatten in meinem Vorstand, als ich im Vorstand war, hatten wir den Aaron König, der ja auch wirklich dann quergeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert. Das war unheimlich schwierig, dann ihm wirklich nahezulegen, ey, Alter, überleg dir, ob das überhaupt noch der richtige Laden ist, wo du bist. So unheimlich schwierig. So, ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Ja gut, die Frage war eigentlich nicht der hauptsächlich Vorstand, sondern das ist ja innerhalb der Partei, also gerade auf unterer Ebene, teilweise gang und gäbe. Deshalb hätte mich das eigentlich interessiert. Zum Zweiten, was mir noch ein bisschen einfällt, dass da du vorhin über die Pressearbeit gesprochen hast, ist dir bekannt, dass du da jemand unterstützt, der vor Jahren die SG Presse in ihrer Form, die meiner Meinung nach dann gescheitert ist, geleitet hat und auch so in der Form eingeführt hat, was man jetzt mit Mühe dann aufgebaut hat. Klaus, wir diskutieren bitte nicht über Gefion. Wir können gerne ein Nachgrillen machen, wenn ihr möchtet. Wir diskutieren hier nicht über Gefion. Sie ist nicht anwesend. Bitte. Ich wollte ja bloß wissen, ob ihm das bekannt ist. Ja, mir sind da einige Sachen bekannt. Nicht alles. Ich habe das auch nicht wirklich alles hautnah verfolgt, aber mir ist das durchaus nicht unbewusst, ja. Im Übrigen darf ich dir sagen, dass du jetzt nicht mehr zurück kannst, mein Lieber, weil deine Unterstützerliste ist vor wenigen Sekunden auf 100 angewachsen. Ah, okay. Das ist also schön. Pech gehabt. Dann bedanke ich mich doch mal ganz herzlich. So, nächster Jürgen. Oder J. Hansen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, du hast das richtig in Erinnerung. Guten Abend. Könnt ihr mich hören hier? Herzliche Grüße aus Gelsenkirchen. Sehr gut. Ja, wunderbar. Ich möchte mal die Diskussion in eine ganz andere Richtung lenken. Ich hätte eine Frage zu einem Gedanken. Wie würdest du denn dazu stehen, einen erweiterten Vorstand ins Leben zu rufen? Ich sag das jetzt einfach mal ganz lapidar mit meinen einfachen Worten, indem man in den Vorstand, in den Bundesvorstand, die Ländervorsitzenden einbindet, indem man sie in einer Form, die will ich noch gar nicht hier zur Diskussion stellen, sondern einfach nur mal den Gedanken, indem man sagt, okay, es gibt den Bundesvorstand und es gibt den erweiterten Vorstand und in diesem Vorstand sitzen die Ländervorsitzenden mit dabei. Könnte man vielleicht dahingehend definieren, dass man sagt, man hat die Stimme des Landes, der Basis direkt am Ohr, sie könnten ihre Dinge besser vorbringen. Wie stehst du zu seinem Gedanken? Einfach mal generell gefragt. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Gedanken vor 2008 habe ich den schon mal rausposaunt und wurde dafür ganz schön heftig einen auf die Mütze bekommen für diese Idee. Ich finde es wichtig, dass wir die Länder hören und dass wir auch mitbekommen, also uns gerade auch im Bundesverband, was in den Ländern passiert. Weil der Bundesvorstand ist ja im Prinzip, das sind fünf People, ja. Also die repräsentieren dann irgendwie, die sollen dann alle repräsentieren. Es geht ja gar nicht, ohne dass wir die Länder berücksichtigen, dass wir auf das hören, was aus den Ländern herauskommt. Das geht ja gar nicht ohne. Aber ich frage mich dann, Warum muss das denn jetzt beispielsweise wirklich so ein satzungsgerechtes Gremium sein? Warum können die Leute denn nicht von sich aus sagen, ja, ich sehe auch die Notwendigkeit, dass wir mit dem Bundesvorstand in Kontakt treten? Und warum gehen sie denn nicht beispielsweise dann auf diese auf die Mammelsitzung vom Bundesvorstand und warum reden sie dann da nicht? Warum bringen sie da nicht ihre Anliegen vor? Sie sind doch antragsberechtigt. Und da verstehe ich jetzt nicht, warum wir jetzt noch eine Institution dazu schaffen müssen. Ich finde, wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu viel so Apparatschiks werden. Ja, dass wir uns nur noch Bestimmungen und Satzungen und wirklich einen Apparat bauen, der am Ende wirklich nur noch so fragil ist, dass er wirklich beim leisesten Windhauch zusammenbricht und überhaupt nicht mehr arbeitsfähig ist. Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verkopfen. Meine Meinung. Ich hoffe, ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten. Ja, zumindest habe ich deinen Standpunkt dazu mal zur Kenntnis genommen. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. So, wer ist denn der Nächste? McBurns. Bin dran. Okay, Kurzfrage. Sie haben das Wort Impulse erwähnt vorhin ein paar Mal. Ja. Haben Sie dazu irgendwie was Handfestes, vielleicht eine Idee, was für einen Impuls du bringen willst? Was für einen Impuls ich bringen will? Jetzt beispielsweise in die Piratenpartei. Ich habe das, glaube ich, eben schon mal lang und breit ausgeführt, dass ich sagte, wir könnten beispielsweise Initiativen anstoßen. Und ich hatte dann vorher mit der Fragestellerin vorher auch schon, hatte sie ja auch angeregt, dass wir statt nur einer Initiative eine ganze Agenda irgendwie auch auf den Marsch bringen könnte. Und ich habe gesagt, dass wir beispielsweise in unserem Grundsatzprogramm noch ein ganzes, wenn wir dieses Grundsatzprogramm mal vorleben würden und die Themen, die dort brach liegen, wenn wir die nach vorne bringen, wenn wir dann sagen, wir haben beispielsweise das Thema Transparenz. Ich weiß, dass die Solsken zum Beispiel auch das Thema Public-Private Partnership beispielsweise auch angeht. Wir haben Kontakte zum Berliner Wassertisch. Das sind diese Privatisierung, die Enteignung des Staates, Transparenz, Open Data, das sind alles Themen, die wirklich brach liegen, die wir nach vorne bringen können. Also, wie gesagt, daraus könnten wir wir könnten Feuerwerk abbrennen. Und das sind Impulse, die wir bringen können. Das sind Themen, die wir einfach auch nach unten tragen können, wo wir sagen können, oder von unten nach oben meinetwegen auch, also es muss nicht alles nur vom Bundesvorstand ausgehen, sondern auch Antennen entwickeln für das, was von unten kommt. Verstehst du, was ich meine? Verstehe, aber hast du direkt von dir einen Impuls? Das sind alle Themen, die schon benannt sind. Es kam eigentlich nichts von dir, die sind schon vorhanden. Ich möchte wissen, ob du direkt einen Idee von dir aus hast. Eine Idee jetzt direkt von mir aus. Diese Themen sind alle schon vorhanden. Ja, meine Idee ist, dass diese Ideen, die jetzt nicht von mir kommen, die jetzt, dass die halt mal in die Piratenpartei hineingetragen werden. Das ist meine Idee, ja. Im Grunde genommen suchst du in der Basis gute Ideen und willst du die vervielfältigen oder verbessern und sowohl als auch. Sowohl als auch. Also beispielsweise wäre die Arbeit an so einer Agenda, die wir dann aufstellen wollten, für Themen, die wir pushen, die wir jetzt wirklich auch in die Öffentlichkeit tragen wollen, die muss ich ja nicht alleine machen. Das wäre ja auch doof. Da würde ich natürlich unheimlich gerne beispielsweise mal vielleicht irgendeine zu veranstalten, wo sich jeder beteiligen kann. Das wäre ja total toll. Okay, meine letzte Frage wäre, Sie haben öfters das Wort Job ernannt. Sehen Sie Bundesvorsitzende für die Piratenpartei Deutschland als Job? Ein Stück weit schon, ja. Also ich denke, ohne einen gewissen professionellen Geist würde ich dort keinen, jetzt nenne ich wieder das Wort Job, keinen guten Job machen. Also es ist für mich Herzenssache, weil ich habe, wie gesagt, sehr lange und sehr viel für die Piratenpartei gearbeitet und sehe das natürlich auch ein Stück weit als mein Baby mittlerweile an. Aber es hat natürlich auch etwas, das ist ein, ich will es professionell sehen. Ich will mich auch selbst zurücknehmen, wenn ich jetzt beispielsweise uns vertreten muss. Und wie ich das eben auch schon sagte, es gibt ja auch durchaus Dinge, die ich nicht unbedingt so, wo jetzt nicht mein Herz dran hängt. Aber nichtsdestotrotz gibt es Leute, denen hängt das Herz dran. Und mir ist deren Motivation unheimlich wichtig. Dann muss ich mir auch so ein bisschen etwas aneignen von denen. Also von daher sehe ich schon, dass ich eine gewisse Professionalität haben muss. Also, das würde ich, das ist mein Anspruch an mich, ja. Bitte? Eher Berufung statt Job. Ja, natürlich, klar. Also Job meine ich natürlich in dem Sinne nicht Mac-Job oder so, sondern es hat schon etwas damit zu tun, dass ich das... Ich finde, das Wort Ausdruck auf Deutsch, Berufung, hat, glaube ich, mehr Gewicht als einfaches Job. Weil in Muttersprache ich Englisch und einfach ein Job ist, naja. Ja, okay. Also, dann weißt du jetzt aber, was ich dazu denke. Okay. Ich bin raus. Nächste. Ja. Dann lass uns doch mal mit dem Paul weitermachen, der jetzt bitte eine Frage stellt, die nicht über einen Abwesenden geht. Nee, Stimmbürger war er drin. Auch er bitte eine Frage, die nicht über Abwesende geht. Hallo Thorsten. Hallo. Du brennst für die Partei und hast Visionen, welche im Übrigen gut finde. Bitte eine kurze Antwort, so zwei, drei Sätze zu einer eigentlich allgemeinen Frage. Warum ist die Piratenpartei für dich weiterhin wählbar und wichtig für die Bundesrepublik? Also wichtig ist sie für unsere Bundesrepublik, weil wir das große Problem haben, die Parteien, diese beiden Parteien, also CDU und SPD, stellen mittlerweile schon meines Erachtens nach einen Staat im Staate dar. Das heißt, diese Parteien haben wirklich bis in sehr viele Schichten unserer Gesellschaft die Hände am Drücker. Und ich glaube, dass wir als Partei tragen wir ja, oder so habe ich die Piratenpartei auch immer gesehen. Wir sind eine Partei, die Form, wie wir Politik machen, ein bisschen weiter nach vorne bringt als nur den reinen Inhalt. Die Parteien, CDU, SPD, CSU, die definieren sich ausschließlich über das, was sie in dem Moment sagen. Also sie haben im Prinzip nur ihren Inhalt. Und die Form, die ist schon klar vorgegeben. Ja, sie sind die Partei und irgendwie gibt's dann da die höchsten Gremien innerhalb der Partei und irgendwie so diese kleinen Parteisoldaten, die kriegen dann quasi ihre Pöstchen, wenn sie sich bewährt haben im Laufe der letzten 20 Jahre oder so. Und genau das möchte ich aufbrechen mit dieser Piratenpartei, weil wir stellen uns Fragen darüber, wie wird Politik überhaupt gemacht? Ist das richtig so? Und was ist eine Partei? Und warum muss eine Partei so funktionieren, wie sie funktioniert? Und all diese Fragen, die diskutiere ich mit Piraten. Ich lebe das. Ich sehe das ja auch. Und diese Fragen sehe ich nicht bei anderen Parteien. Deswegen sind wir wählbar. Und deswegen sind wir wichtig. Und ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass es so etwas wie uns überhaupt gibt. Deswegen bin ich auch noch relativ glühender Pirat. Dieses Relativ möchte ich jetzt wieder relativieren. Also ich bin glühender Pirat, weil ich sehe, dass wir, die Piratenpartei, die Form diskutieren, wie Politik gemacht wird. Und das ist halt etwas, was wirklich fehlt. So, Endspurt. 10 Minuten noch. Dann haben wir die 2 Stunden voll. Und dann würde ich mich zurückziehen und dem Raum sozusagen die Selbstverwaltung wiedergeben. Aber noch ein paar Fragen. Paul. Ja, ich habe 2 Fragen. Keine persönlichen Fragen, also gegenüber anderen jetzt, sondern warum degradierst du den Job des Bundesvorstands? Ja, wenn du sagst, ich fühle mich als Opfer und die wirklich intelligenten Leute, die also mehr drauf haben wie ich, die würden, das ist genau richtig, dass die sich nicht um diesen Job bewerben und so weiter. Ja, also ich muss sagen, das wäre ja im Prinzip so, man hat die deutsche A-Nationalmannschaft im Fußball und man würde Schweinsteiger empfehlen, bloß nicht da zu spielen. Also das finde ich ein bisschen komisch, warum diese Einstellung und B, du hast das politische Fadenkreuz ausgefüllt. Ich finde das interessant, wo du da positioniert bist. Und zwar ziemlich extrem unten in Richtung libertär, aber auch ziemlich weit links, so wie ich das in Erinnerung habe. Ja, und da ist dann meine Frage, denkst du im Schemata dieses Fadenkreuzes oder sagst du, für mich gibt es kein Links, für mich gibt es kein Rechts, für mich gibt es keinen Anarchismus oder Libertär, auch keine Autorität. Wie siehst du das und auch gegenüber der realen Welt, ja, Leute reden ja heute auch CDU rechts, SPD links und so weiter, da möchte ich eine Stellungnahme von dir haben. Jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, was du ganz am Anfang gefragt hast. Bundesvorstandsposition, warum du den so gering ansiehst. Also genau, ja, okay. Gering sehe ich das gar nicht an. Ich sehe es halt eben nur so, dass ich sehr viele Leute kenne, die ich für geeigneter halte als mich. Es tut mir aufrichtig leid, das sagen zu müssen, aber es ist wirklich sehr, sehr viele, ich kenne sehr viele, meines Erachtens auch tolle Leute. Ja, und ich habe mit sehr vielen von denen gesprochen und sehr viele Leute sagen mir das einfach auch so, dass sie den Job nicht machen wollen. So, fertig. Das sind einfach das, was ich gesehen habe. Damit werte ich nichts ab, sondern ich gebe einfach nur wieder, was ich Würdest du ihn wirklich in einer Opferrolle sehen, um zu sagen, oh Gott, jetzt werde ich nur Schmerzen erfahren und so weiter? Also das würde ich kandidiere ja auch für den gleichen Job, für den du kandidierst und so weiter. Also ich würde mich garantiert nicht als Opfer sehen. Ich habe den Job ja schon mal gemacht, also jetzt nicht den, sondern einen anderen Job. Und ich weiß, was man alles aushalten muss. Also von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, ich gehe jetzt mit wehenden Fahnen voraus. Ich weiß, dass das sehr viel Arbeit bedeutet. Da mache ich mir auch nichts vor. Ich weiß, dass es sehr viel Pflichten zusammenhängt. Das heißt, es sind sehr viel Druck da, den man aushalten muss. Ich denke, dass ich damit klarkomme. Ich meine mich erinnern zu können, nicht gesagt zu haben, dass ich mich da als Opfer sehe, sondern ich sehe einfach nur, dass es wirklich sehr viel Arbeit ist. Ich glaube, diese Interpretation, dass ich jetzt mich als Opfer sehe, das hast du dir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen zurechtgereimt. Nö, du hast eben selber das Wort Opfer genannt. Ich meine, ich glaube, es wird ja hier aufgezeichnet, kann man ja zurückspulen, glaube ich. Ja. Also insofern... gesagt, ich habe es jetzt so aufgefasst. Ist auch okay. Wie dem auch sei. Der zweite Teil, also ich hoffe, ich habe deinen Teil beantwortet. Ersten Teil. Ja, ich bin damit zufrieden jetzt erstmal. Und der zweite Teil, der interessiert mich wesentlich mehr, ne? Deine Richtung da unten, libertär. Ob du das genau für dich auch wirklich so siehst oder würdest du da irgendwo ganz anders im Punkt setzen? Das ist ja ein System, was aus Amerika stammt, ne? Mit 20 oder 30 Fragen oder so. Habe ich ja auch mal so beantwortet. Und sagst du, nö, da bin ich genau richtig platziert in diesem Fadenkreuz. Und ob du links, rechts und so weiter da auch so denkst oder ob dir dieses Fadenkreuz eigentlich vollkommen egal ist. Also ich versuche es zu vermeiden, die Leute so zu kategorisieren, weil ich festgestellt habe, dass es durchaus auch Leute gibt, die in diesem Fadenkreuz beispielsweise irgendwie sehr rechts wären, aber mit ihrer Welt im Reinen sind. Und darum geht's ja. Es geht ja letztendlich darum, nicht, dass ich irgendwelchen Leuten vorschreibe, wie sie glücklich zu sein haben. Mir geht es darum, dass jeder glücklich sein darf. Und jeder soll bitte schon so glücklich sein, wie er will. Und ich denke jetzt nicht in diesen Kategorien. Ich denke jetzt auch nicht, ich habe das mal ausgefüllt, ich müsste das auch wirklich tatsächlich mal runternehmen, weil ich finde es eigentlich auch so ein bisschen nicht unbedingt aussagekräftig. Gerade auch nicht, was meine Person angeht. Aber ich messe dem nicht allzu viel Bedeutung bei. Also ich für mich persönlich. Und wenn ich jetzt andere Leute kennenlerne, gucke ich dann auch nicht auf dieses Fadenkreuz, aha, so ist er drauf oder so, sondern ich bilde mir meine eigene Meinung. Das ist jetzt im Prinzip, irgendwann mal habe ich das gemacht und seither steht das da. Ich bin ja schon halt relativ lang dabei. So ist es. Jeanette. Jeanette. Hörst du mich? Bitte Sprechtaste drücken. 3, 2, 1, Jeanette. Wenn du noch einen Moment brauchst, um dein Mikrofon in Gang zu bringen, dann bitte Fredo und danach Jeanette. Hallo, so jetzt. Ja, wir hören dich. Ich habe zwei Accounts gerade angemeldet. Das war jetzt gerade etwas schwierig. Ich habe eine kurze Frage und zwar treibt ihr mich eigentlich bei allen Vorständen um. Wir haben ja Leute, die ein Jahr Studium verlieren oder was auch immer, sich irgendwie das finanzieren, weil sie nicht bezahlt werden. Und ich glaube, der Thorsten wäre ein super Kandidat, aber so ein Jahr Ehrenamt ist halt eine verdammt große Kraft, die man da investiert. Und da wollte ich nur fragen, ob du dir das wirklich gut überlegt hast. In diesem Sinne. Die Frage könnte ich eigentlich an jeden Kandidaten stellen, der irgendwie für Bufo oder was Ähnliches kandidiert. Ja, hallo Fredo erstmal. Schön, dass du das fragst. Ich habe mir das natürlich gut überlegt. Ich habe auch mit Kia hier zusammen gehockt und wir haben uns das auch gemeinsam überlegt. Dahinter steckt natürlich bei mir einfach auch Frustration, wo ich jetzt gesagt habe, wir haben jetzt verloren. Jetzt gab es hier in Hessen, gab es ja auch, das hast du ja auch mitbekommen, ziemlich viel Frust. Zurzeit treten unheimlich viele Leute auf. Und sagt entweder reißen wir jetzt das Ruder rum oder der ganze Laden bricht zusammen. So ein bisschen habe ich das jetzt gerade wirklich vor Augen gehabt, ja. Und ich würde das gerne verhindern. Ich würde ganz gerne sehen, dass wir irgendwie was nach vorne bringen und ich selbst komme mit meinem Gehalt, was ich jetzt in der Fraktion verdiene, so gerade über die Runden. Und wie gesagt, wir sind hier eine kleine Familie und ich glaube, das passt irgendwie. Ich bin ja auch nur halbtags beschäftigt. Ich habe so eine Fragenseite im Wiki, da wurde das auch schon gefragt. Ich habe gesagt, dass ich Minimum 10 Stunden aufbringen kann. Ich denke, wenn es wirklich notwendig ist, kann ich auch mehr investieren. Und das sind so Sachen, wo ich denke schon, dass ich das hinkriege, ja. Ein Jahr auf jeden Fall. Außerdem gibt es ja auch die Überlegung, das hatte ich ja eben gerade auch schon betont, dass wir auch wirklich drüber nachdenken müssen, dass die Vorstände für ihre Arbeit zumindest eine Entschädigung bekommen sollten. Und wenn es auch nur gering wäre, wäre es auf jeden Fall auch durchaus eine Hilfe für viele Leute, die sich wirklich auch ein Jahr Bundesvorstand und ist ausgebrannt, ne? Das ist ja so eine Regel. Das sollten wir versuchen, in Zukunft zu vermeiden, dass das nicht wieder passiert. Ja, das meine ich ja. Also es ist halt auch so, im Vergleich zu der Zeit, als du im Vorstand warst, ist ja die Partei deutlich größer. Und ich glaube, das Problem, was viele Vorstände haben, dass sie auch viel Druck von außen bekommen. Also man kann natürlich sagen, ich verwehre mich diesem Druck von Presse und sonst was, aber dann kommt halt noch jemand und sagt, ja, wie ist es, da war doch jetzt eine Anfrage vom Spiegel und dies und ein Interview. Das ist natürlich ein ganz anderer Druck von außen und das ist halt ein Wahnsinnsjob, vor dem ich Respekt habe, den ich mir nicht zutrauen würde. Das meine ich halt auch, zusätzlich zu dem, dass man das sich auch irgendwie leisten muss. Ja, aber die müssen ja auch alle aushalten. Ich meine, das ging Bernd ja wahrscheinlich nicht anders, das ging anderer, das wird jetzt auch, ob ich das bin oder ob das irgendwer anders ist, das müssen alle letztendlich irgendwo aushalten. Ich glaube, ein Teil von dem, wo andere dran gescheitert ist, ist auch dieser äußere Druck, den die einfach vorher so nicht kannten. Den ich ganz schlimm auch finde, aber ich sehe keine Möglichkeit, mich dem zu verwehren. Also ist jedenfalls ein Knochenjob. Und wahrscheinlich deutlich schlimmer noch als zu der Zeit, als du schon beim Vorstand warst. Aber wie gesagt, die Frage würde ich an alle Kandidaten stellen. Ja, ich bin jetzt noch nicht alle Kandidaten, ich bin der InsideX. Und die Antwort, die du jetzt von mir bekommst, ist die, dass ich denke, dass ich damit klarkomme. Wie gesagt, ich habe es geschmeckt, da waren wir irgendwie am Ende meiner Amtszeit waren wir, glaube ich, irgendwie über 12.000 Piraten und ich habe es immer noch ausgehalten. Ich fand es mitunter ganz schön übel, wie manche Leute so, welche Kommentare sie von sich gegeben haben. Aber das sind dann so Sachen, ich glaube, mittlerweile stecke ich sowas weg. Also mental zumindest. Ich habe hier guten Halt in der Familie. Ich habe auch sehr viele Freunde, die mich auch unterstützen, die auch alle in der Piratenpartei sind und wo ich auch Rückhalt habe. Und ich glaube, das gibt mir auch die Kraft, so einen Job zu machen. Ich funk noch mal gerade dazwischen. Hier kommt über Twitter eine Nachfrage rein. Meintest du vorhin, wie du 10 Stunden gesagt hattest, Thorsten, 10 Stunden die Woche oder 10 Stunden am Tag? Nee, 10 Stunden die Woche. Alles klar. Kurze Bemerkung. Minimum. Ja, Minimum. Ja. Also, dann ist es weniger eine Frage als ein Wunsch. Wenn das klappt, was ich dir wünsche, dass Rido, mach doch mal bitte deine Box in den Vorstand geht, dass dann ein bisschen was von diesem Spirit zurückkommt, dass wir auch mal ein paar Dinge machen, die wir uns einfach trauen. Also ich war vorhin vor der Landesgeschäftsstelle und da meinte Pirat, ach, das ist ja ein cooles Plakat. Ja, das ist halt das mit South Park und da hat sich keiner einen Kopf gemacht oder ich zumindest habe ich es nicht mitbekommen, ob was mit den Rechten ist und so, ja. Das ist, ein Stück weit müssen wir eben auch das Piratige bei den Piraten, du weißt, was ich meine, ernst nehmen. Und das wäre so mein Wunsch, dass dieser Spirit so ein bisschen zurückkommt, einfach mal Sachen zu machen. Ja, also da hast du mich voll auf deiner Seite. Ich habe ja auch hier dieses Gobo City mit ins Leben gerufen und wir haben ja auch schon einige Flashmobs gemacht, wo wir quasi dann von der Polizei weggerannt sind. Also von daher, ich finde solche Aktionen, wo wir dann auch mal Grenzbereiche betreten, die aber wirklich auch Spaß machen und im Prinzip ja auch niemanden gefährden oder eigentlich im Prinzip total harmlos sind, aber provozieren, finde ich großartig. Soll aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde niemanden anstiften, etwas zu tun, was vielleicht im Grenzbereich des Legalen ist. Übernehmt das bitte alle. So. So, letzte Frage wäre gewesen von Jeanette, aber die ist inzwischen weggegangen. Das finde ich schade. Ja. Magst du nicht nochmal hochkommen und die Frage doch stellen? Das war der andere Account. Ich hatte ein bisschen technische Probleme. Ich habe mich mit Jeanettes Account angemeldet. Okay, dann schönen Gruß an Jeanette. Okay. Das war jetzt gerade noch der Perplex, der hat sich da reingefloppt. Oder rausgefloppt. Irgendwann. Ach so, okay. Ja, Ali. Letzte Frage. Hau rein, Ali. Ups, ich sollte mich mal entmuten. Eigentlich eine ganz normale Frage, die aber für mich selber trotzdem wichtig ist. Wie du bestimmt beim letzten Wahlkampf miterlebt hast, beziehungsweise was bestimmte Aktionen von Piraten anbetrifft, dass wir immer mehr Probleme haben, Piraten zu motivieren, bei diesen Dingen mitzumachen. Es ist teilweise sehr schwierig, Piraten für Aktionen zusammenzubekommen. Was meinst du, könnte der Bufo an dieser Situation ändern? Welche Impulse könnte er reingeben, um einfach die Piraten, die sich ja teilweise abgewendet haben von der Partei, wieder zurückzugewinnen, auch für diese Aktion? Denn wir können nur so gut außen sichtbar sein, wie wir auch selber sichtbar sind. Und das ist für mich schon ein wichtiges Anliegen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch etwas, was mich jetzt immer wieder umgetrieben hat bei dem letzten Wahlkampf. Weil wir können als Leute, die hier irgendwelche Plakate aufhängen oder als die Infostände machen oder sich irgendwo irgendwelche Flyer verteilen, wir können uns den Arsch raufreißen bis zum Dahin ein. Wenn der Bufo nichts nach außen bringt, dann ist das alles für die Katz. Und ich will, dass sich das ändert, dass wir genau in dem Moment, wenn beispielsweise auch wirklich so ein bisschen Rummel ist, und das ist ja der Wahlkampf, dass wir dann natürlich auch selbst ein bisschen Rummel machen, und zwar der Bundesvorstand, dass dann auch so ein bisschen so ein Masterplan da ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass beim Bufo überhaupt nichts war. Die kamen dann und haben von der Hand in den Mund agiert. Ich will jetzt wirklich nicht, ich möchte den Leuten nichts Böses vorwerfen. Und ich möchte jetzt auch keine Vorwürfe gegen einzelne Personen dort machen. Aber das Ding ist, was ich wahrgenommen habe, ist, dass im Prinzip echt kein Plan da war, vom Bundesvorstand zu sagen, so wie geht jetzt der Bundesvorstand damit um? Einfach nur zu sagen, ich gebe das jetzt an die Presse weiter, ist einfach bleh. Also diese Idee von dieser Agenda, was wir eben gerade hatten, dass wir so etwas dann sagen und diese Agenda dann auch wirklich abarbeiten, das finde ich toll. Dass wir dann eben sagen, in dem Moment, da machen wir Aktionen, da machen wir Kunstaktionen, da machen wir irgendwie vielleicht krasse Sachen, um auf Probleme in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Und da gibt's ja echt wirklich unheimlich viel. Und wir hatten hier schon echt tolle Ideen. Wenn ich jetzt sage mal so Open-Air-Kino mit CC-Filmen oder sonstigen Sachen, das sind ja, jetzt Zeit machen wir jetzt gerade die Verschlüsselungsworkshops und so, das sind ja alles Sachen, die auch so ein bisschen uns nach außen tragen. Aber wie gesagt, da muss der Bundesvorstand muss das komplett pushen. Pressetechnisch, wir müssen dort wirklich auch mit den Medien arbeiten, wir müssen auch selbst vielleicht Filme produzieren, dass der Bruno Kramm ist ja ganz toll, der macht ja auch wirklich ganz tolle Videos. Warum sollte denn da nicht beispielsweise in den Videos von Bruno beispielsweise mal der Bundesvorstand mit auftauchen und vielleicht etwas nach vorne bringen? Warum nicht? Also wie gesagt, ich bin natürlich auch darauf angewiesen, dass Ideen kommen und ich fände es großartig, wenn wir wieder richtig rocken. Also wenn wir wirklich coole Aktionen auf den Start bringen. Und das meine ich auch mit dem Bundesvorstand, diese coolen Aktionen. Die müssen nicht nur irgendwo im Kreisverband stattfinden, sondern das haben auch die Vorstände zu tun. So. Aber bitte dann letzte Frage und dann machen wir mal Schicht, auch um die Zuhörer des Podcasts nachher nicht das Blut aus den Ohren zu treiben. Slash. Erstmal hallo allerseits. Genau an diesem Punkt würde ich ganz gerne anknüpfen. Und zwar ist ja heute der Leak zum Immaterialgüterrechte Abschnitt der Freihandelsabkommen TPP beziehungsweise die Schwester zwischen Europa und USA, also TTIP ich muss das auch erst noch lernen, veröffentlicht worden. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als ein riesengroßes Déjà-vu. 2012, ACTA-Zeit. Und das, was jetzt auf den Tisch kommt, ist noch schlimmer als ACTA, weil die da noch mehr am Rad drehen, was Schutzrechte angeht. Und kannst du vielleicht mal ganz locker aus dem Bauch heraus so umreißen, was du dir denn jetzt so von dem Bufo wünschen würdest, was er jetzt macht, wo heute das auf den Tisch gekommen ist und eines klar ist, das ist unser ureigenstes Kernthema, da müssen wir Piraten aber voll durchrocken. Also jetzt wäre an dieser Stelle dann zum Beispiel eine Pressekonferenz fällig, meines Erachtens nach, die dieses Thema behandelt, wo wir dann dieses Thema beispielsweise auch raufbringen. Ich weiß nicht, wie unsere Presse generell aufgestellt ist, ob wir überhaupt eine Pressekonferenz auf die Beine stellen können. Wenn das nicht der Fall wäre, dass wir das nicht auf die Beine stellen können, eine Pressekonferenz zu diesem Thema, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, dass wir uns dort in der Öffentlichkeit äußern. Und zwar schnell und vielleicht auch ausführlich. Vielleicht meinetwegen auch ausführlich und einmal plakativ und einmal wirklich auch ausführlich, dass wir, wie gesagt, mehrere Medien bedienen können. Ich weiß, dass dpa zum Beispiel diese plakativen Äußerungen viel, viel lieber mag und sich Süddeutsche und die Zeit zum Beispiel viel mehr darüber freuen, wenn man etwas ausführlicher schildert. Also wenn wir beide Medien bedienen können, ja, also wenn wir wirklich erstmal nur dieses Plakative und danach vielleicht etwas, das Ausführlichere etwas nach raus bringen, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein Ding, worauf sich die Presse dann vielleicht bedienen kann. Mediengespräche wären dann auch sehr gut und wie gesagt, da ist die Pressearbeit einfach gefragt. Wir müssen damit in die Öffentlichkeit. Wir müssen mit dem, was wir dazu zu sagen haben, wirklich definitiv an die Öffentlichkeit. Ein ganz kurzer abschließender Satz noch, dann bin ich raus. Ganz krasser Zufall. Vor 2 Tagen da hat jemand auf change.org eine Petition gestartet, dass die EU bzw. Deutschland das Freihandelsabkommen TAFTA-TTIP nicht unterzeichnet. Und diese Person ist, wie der Zufall so will, Pirat. Also insofern, ich poste mal kurz den Link im Mumble-Chat, weil das ist ja echt krass, ne? Also. Ja, ich muss dazu sagen, dass diese Petition, die jetzt wirklich auch von vielleicht prominenten Piraten durchgeführt wird, weil Katascha hatte das ja auch schon gemacht, in der Öffentlichkeit gar nicht so gern gesehen wird, weil dann auch schon wieder halt eben dieses Partei damit verbunden wird. Aber nichtsdestotrotz wäre es eine Sache, wo man, die ich zum Unterzeichnen aufrufen würde. Ja, also, jetzt, was soll ich dazu sagen? Das würde ich tun. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Lassen wir das doch einfach mal so stehen und bedanken uns jetzt bei inzwischen immer noch 86 Anwesenden hier im Dicken Engel. Und Butze, wie viel haben wir an den Geräten? Ja, am Peak waren es 12 Leute. Na, immerhin. Ja, das Nebelhornradio ist vielleicht noch unterbewertet, weil es doch einen sehr niederschwelligen Zugang bietet. Vielleicht müssen wir es einfach noch ein bisschen intensiver bewerben. Aber diesmal habe ich schon mal beworben, waren schon mal doppelt so viel wie gestern. Also, warum eigentlich nicht? Also, nochmal danke an alle, die hier waren. Danke an die Damen und Herren an den Geräten und die Eichhörnchen, die uns verfolgt haben und natürlich an den Thorsten, der hier sich 2 Stunden lang Niedertemperatur garen hat lassen und jetzt sicherlich auch verdient hat, dass wir eine Zigarettenpause machen. Und dann würde ich hier die Moderation beenden, würde den Raum freigeben und wenn der Thorsten noch ein bisschen Zeit hat, können wir ja noch ein bisschen schwätzen. Da gibt's ja bestimmt noch das eine oder andere Thema. Ich verabschiede mich mal und wünsche euch gute Nacht. Also, hört man mich? Ja. Ja. Ich würde unheimlich gerne auch erstmal eine Zigarette rauchen gehen. Würde dann aber auch wiederkommen. Wäre das okay für alle? Klar. Sehr gut. Also, ich würde jetzt mal einfach sagen, 5 Minuten Zigarettenpause. Okay, ich würde in 5 Minuten nochmal zurückkommen. Bis gleich. Viel Erfolg. Ich erinnere daran, dass ich morgen Abend hier den Hendrik Stiefel, Querulantenwahn aus Thüringen, zum Thema Generalsekretär interviewe. Ein Erstlingswerk. Ich habe noch nie einen Bewerber zum Generalsekretär interviewt. Und am Freitag ist dann um 19 Uhr die, oder um 19.30 Uhr die Niki dran für... Beisitzer und Polgiev, soweit ich mich erinnere. Und anschließend zwei Häschen von der Hasser-Clique, die irgendwie kollektiv Generalsekretär werden wollen oder so. Also, wir haben hier noch ein Programm. Ich wünsche euch was und gute Nacht. Gute Nacht. Und wir machen im Radio auch weiter mit Mitternachtsträumen, was auch immer das ist. Viel Spaß. Tschüss. Tschö, auch wenn der Titel Angst macht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.